meine, man muss sich irgendwo entscheiden. Will man eine Kasper-Podcast-Sendung machen oder möchte man einen journalistischen Anspruch erfüllen? Hm? Ich kann keinen journalistischen Anspruch erfüllen, weil ich einfach nicht die Qualität habe, die man braucht, um einen journalistischen Anspruch zu erfüllen. Nein, du hast auch nebenbei noch ein echtes Leben. Das musst du immer noch. Richtig. Na, ja, das und ich sag dir eins. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, The End ist schon lange vorbei. The End fand statt vor 2 Jahren. Ein Jahr Cult of Personality. Das war The End. Denn da war der Höhepunkt. Da habe ich geschrieben, ein Jahr Cult of Personality und mein Twitter-Account stand für gefühlt 2 Stunden nicht mehr still. Das war The End. Und ich glaube, eine Kunst ist es, das zu erkennen, wann du... das erkennst du nicht. ...deinen Peak erreicht hast. Nein, nein, das erkennst du nicht. Wenn du das erkennst, aber, würde jeder auf dem Höhepunkt seiner Karriere aufhören. Jeder. Ja, aber dieses Wort Karriere und Pipapo... Ja, das musst ist du, alles natürlich, du musst Karriere ja nicht immer... das ist genauso wie Leute, die asozial immer als Schimpfwort ansehen. Ist es an sich auch, aber das Wort asozial ist ein ganz normales Wort im Sprachgebrauch. Und Karriere meine ich jetzt einfach auch nur wie eine Schulkarriere oder sowas. Du musst ja mal so sehen, wenn du immer mehr willst, wenn du willst, dass es gehört wird, dann nimmst du es auf. Warte. Entschuldigung. Die Musik wird gerade so extrem laut. Ich bin ganz ehrlich, mach doch die Musik ab. Ja, ich kann es einfach nicht hören. Aber dieses The Doors-Lied, The End, spiegelt so viel von meinen Gefühlen wieder. Das glaube ich nicht, denn da geht es darum, dass du deine Mutter ficken willst und deinen Vater umbringen willst. Nein, aber es geht mir hauptsächlich darum, die Aussage, The End. Ich habe das Gefühl, dass ich alles investiert habe, was ich konnte und alles reingesteckt habe in diverse Projekte, die wir so als Podcast sehen und immer wieder zu dem Entschluss komme, es gibt Leute, die Podcast einfach nicht so wichtig finden wie ich. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Aber warum soll ich die Energie aufbringen, um andere mitzuziehen? Das ist doch völlig falsch. Eigentlich sollte ich doch die Energie aufwenden, um für mich was zu machen. Um für mich Spaß zu haben. Um für mich ein Hobby zu kreieren, das mir Spaß bringt. Und jetzt ist es halt so, dass ich da sitze am Samstagabend und gerne mit Tobi sende, aber gleichzeitig genau weiß, warum der Chris heute nicht dabei ist. Darauf komme ich halt immer wieder. Es ist halt immer wieder dieses Ding. Ich möchte nicht mit Leuten mich umgeben, die nur an sich denken. Warum sitzt der Tobi jetzt hier? Tobi sitzt nicht hier, um mit mir einen Podcast zu machen. Tobi sitzt hier, weil er Bock hat, mit mir einen zu trinken, UFC zu gucken, Fußball zu gucken. Und warum bist du jetzt in der Leitung? Du hast Bock, mit uns zu reden, unabhängig davon, ob das ein Podcast ist, ein Skype-Telefonat oder ob du jetzt direkt vor uns sitzt. Und das ist der Punkt. Nein, nee, du kannst lachen, wie du willst. Aber das ist der Punkt. Das ist der Unterschied. Und das hat mich so angekotzt. Diese ganzen Pay-Per-View-Ausgaben, wo es von Anfang an hieß, wir trinken da, wir machen Spaß, wir versuchen, eine neue Art Tobi und Ricky Show zu erstellen. Nicht Tobi und Ricky Show, wie wir das kannten. Aber einfach dieses, ja, und es geht halt manchen Leuten darum, um sich selber ein gewisses Rampenlicht zu stellen, um gewisses Fame in Anführungsstrichen abzugreifen. Und das kotzt mich alles an. Ey, da sind so Leute wie Patrick Stork, die das toll finden, was wir machen. Vielleicht auch mal nicht toll finden. Aber unsere Tweet, ohne so Typen wie Patrick Stork, würde uns keine Sau kennen. Und dann werden die geblockt und, weißt du, Kuckuck, weil, ja, das ist ein dummes Schwein, der geht mir auf den Sack. Ja, fick dich. Wenn du irgendwie deinen bekannten Fußball-Podcast oder Gaming-Podcast abziehen willst, dann gehören so Leute halt einfach dazu. Was glaubst du denn, was für Leute dafür sorgen, dass uns Leute überhaupt anhören? Das sind so Leute wie Patrick. Und ich schätze das, dass so Leute wie Patrick, dass so Leute wie der Peter und seine Freundin bei diesem Hörertreffen aufgetaucht sind. Ey, 3 Leute waren da. Wir sagen andere Podcasts, ja, was willst du mit 3 Leuten? Das sind 3 Leute mehr als erwartet, oder? Ja, genau. Ich sag dir eins, ich bin in Berlin, in einer Stadt, in der ich nicht zu Hause bin. Und 3 Leute treffen sich mit mir, weil sie davon gehört haben, dass es ein Hörertreffen von MMA Radio kommt. Überleg dir das mal. Überleg dir das einfach mal, du bist in einer wildfremden Stadt und... War ein toller Abend, oder? Es war ein fucking awesome Abend. Es war ein toll... Niemals werde ich diesen Abend vergessen. Und ich habe die Schnauze voll, mich ständig davon runterputtern zu lassen, dass, ja, das ist ja ein Jod, das ist ein Trottel, wie kann der denn alleine nach Berlin fahren und fick dich. Ich sag dir ganz ehrlich, nein, Patrick, ich finde es hervorragend, wie du das machst. Und Patrick, natürlich hören uns nicht mehr, weil wir nicht mehr. Nein, wir sind alle in ein Stück weit bekloppt. Hallo, ich versuche einen Podcast auf die Beine zu stellen, der im Endeffekt nicht auf die Beine gestellt werden kann, wie MMA Radio. Ja, wenn du den ganzen Abend halt nackt rumrennst. Ja, ist auch scheißegal. Ja. Aber ich kann das einschätzen. Und nein, mich, kannst du nicht. Nein, aber mich kotzt es halt an. Mich kotzt es halt an. Guck mal, wenn ich so mit meinen Hörern immer umgehen würde, wenn ich mich mehr an den Chris ach, ist auch scheißegal. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir hätten niemals von dieser Tobi und Ricky Show abweichen sollen. Ich hätte meine Tobi und Ricky Show machen sollen mit dir. Ich liebe dich, Tobi, über alles. Auch wenn du denkst, nein, ist mir scheißegal, was du jetzt sagst. Auch wenn du denkst, ich bin besoffen und weiß der Kuckuck was. Ich finde dich toll. Ich finde dich bewundernswert. Du bist, auch wenn du das nicht verstehst, nee, ist auch egal. Du musst das nicht verstehen können. Lass es einfach so stehen. Lass es einfach so stehen. Lass es einfach so stehen. Und ganz oft gibt mir ein schlechtes Gefühl, geben mir Leute, die mir immer zum Ausdruck bringen wollen, ich will mehr, aber ich investiere wenig dafür. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe diese Woche ein Gespräch gehabt, da sagt der Chris zu mir, ja, wenn ich mit dem Philipp jetzt den Podcast mache, ein Gaming-Podcast, kannst du mir da mal zeigen, wie das so geht mit dem RSS-Feed, das ich auf Twitter und so releasen kann. Dann denke ich mir so, weißt du was, fick dich einfach in den Arsch. Guck doch selber auf Google. Ich meine, wie habe ich es mir beigebracht? Es ist auch keiner zu mir gekommen. Ich habe mir alles ergoogelt. Jeden scheiß Beitrag, den ich auf Facebook poste, den habe ich mir irgendwie in gewissen Hinsicht erarbeitet. Und warum soll ich anderen Leuten die Arbeit abnehmen? Nimm dein Leben selber in die Hand. Du hast genug Zeit, um auf Twitter zu suchen. Du bist einfach nur zu faul. Ja, du bist einfach nur zu faul. ich mag den Chris, weil der Chris ist ein toller Typ. Aber er geht immer davon aus, dass andere Leute seinen Arsch pampern. Und er soll einfach seinen Arsch in Bewegung setzen. Der Typ hat Talent. Der kann reden. Der hat immer gute Sprüche drauf. Der könnte einen tollen Podcast machen. Aber er muss seinen Arsch in Bewegung setzen. Er kann nicht davon ausgehen, dass immer Leute dafür sorgen, dass er nichts zu tun hat mit der ganzen Geschichte. Mal ganz ehrlich, Pocho und ich haben einen 10, 12, 13 Stunden Job an den Backen. Und wir müssen für unser Geld hart arbeiten. Ist mir scheißegal. Vielleicht muss es der Chris auch. Aber was ich so mitbekomme, muss es halt nicht. Er hängt jetzt ständig vor seiner PlayStation 4. Er muss nicht dafür viel tun. Ist aber scheißegal, warum. Aber Alter, komm einfach mal in den Pushen. Such deinen eigenen Weg. Guck selber, dass du Sachen auf die Reihe bringst. Und nein. Geh nicht anderen Leuten damit auf den Sack, wenn du was nicht auf die Reihe bringst. Ja, Stefan Weidner, weiß ich schon, ja. Ja, es tut mir leid, aber es ist halt einfach so. Es enttäuscht mich so. Sorry, ey, Alter, ich fahre nach fucking Berlin 3 Wochen lang. 3 Tage lang, ich gehe nach Berlin, ich mache News-Ausgaben aus Berlin. Es war so anstrengend, die 3 Tage, aber es war gleichzeitig so toll. Und ey, warte mal, ich weiß das so zu schätzen, weil das ist ein Privileg, dass ich da hinten stehen kann. Ist mir scheißegal, auch wenn der Christian zu mir sagt, ja, was ist denn mit Nick Hein? Nee, scheiß drauf, ich war bei einem fucking UFC-Event, habe ich die Möglichkeit gehabt, hinten Backstage zu stehen und das alles mal mitzuerleben. Und ich lasse mir das nicht schlecht reden. Und das ist es, so funktioniert es halt einfach. Man fängt unten an und man endet, wenn man was gut macht, oben. Und wenn man seine Kräfte bündelt, dann endet man ganz oben. Keiner von irgendwelchen Ariel Varney-Typen oder so sind Average-Typen. Das sind alles Leute, die alles investieren, um einen gewissen Credibility-Status zu erreichen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich denke mir manchmal, scheiß auf Credibility und Pipapo, Kind of Personality, diese News-Ausgaben, diese Sendungen mit dir, Tobi, das war das, was mir gefallen hat, was mir am Podcasting gefallen hat, warum ich Podcasting angefangen habe vor 3-4 Jahren. Und ich kotze mich manchmal an, dass ich einen Chris damit ins Boot geholt habe. Nicht, weil der Chris ein schlechter Mensch ist, der ist kein schlechter Mensch. Aber der Chris, dem geht's darum, um Leute für sich zu gewinnen, um Follower zu generieren, um viele Leute zu hören. Darum geht's mir alles nicht. Ich möchte einfach so einen Abend erleben wie heute, auch wenn ich ach, ich sag das. Okay, bist du fertig? Ja. Pocho? Ja. Okay, gut. Ich muss noch eins sagen. Also, ich habe gesagt, okay, 10 Sekunden. Ich halte den, nein, ich sag, nee, ich möchte jetzt mal reinen okay. Tisch machen. Nein. Ich habe gesagt, Von Anfang an. 7. Die Geschichte mit dem Pocho habe ich 6. für komisch gehalten, weil Pocho ruft in 5. so einem Podcast an und so. Und habe ich gedacht, das ist komisch. 5. Der Chris hat von Anfang 5. an gesagt, der Pocho ist ein guter Typ. 5. Ich habe das nie in Abrede gestellt. 5. Pocho, du bist ein toller Typ. 5. Aber die ganze Zusammensetzung, wie es dann letzten Endes entstanden, also wie sie es entwickelt hat, ist der falsche Weg gewesen. Das ist meine Meinung. Der Weg entsteht daraus, dass der Chris, glaube ich, davon ausgeht, dass du ein Fan von ihm bist. Ich glaube, dass der Chris davon ausgeht, du bist ein Fan von ihm und versuchst ihm nachzuahmen. Und ich gehe davon aus, wir alle haben ein Hobby. Sei es Fußball, sei es Wrestling, sei es MMA. Und wir reden darüber. Und ob uns 10 Leute zuhören oder 100 oder 1000, ist uns scheißegal. Und wenn das verloren geht, wenn wir uns da unterscheiden, wenn mir es reicht, dass 4 Leute zuhören und dem anderen reicht es nicht, wenn 100 Leute zuhören, dann ist der Punkt gekommen, wo man sich überlegen muss, ob man sich nicht, verstehe es nicht, falsch trennt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass du mir näher bist als der Chris, obwohl ich mit dem Chris viel mehr gemacht habe. Und manchmal denke ich halt, der Chris ist einfach so, der lebt halt so einen Tag hinein, dass es dem egal ist. Ja, es ist schade und ich verstehe es eigentlich nicht so, ich verstehe es wirklich nicht so, weil, gut, ich meine, wir drei, wir hocken uns hier zusammen, der größte Hintergrund ist heute egal und zwar wahrscheinlich der Fußball, oder? Ja. Nee, MMA Radio. Jetzt machst du wieder The Doors, oder was? Ganz leise. Immer wenn ich was sagen will, kommt dieses The Doors im Hintergrund. Aber es ist wirklich leise. Ja. Okay? Also, jedes Mal, also zumindest kann ich mich daran erinnern, wenn Pocho und ich in einem Podcast gemeinsam waren, ging es entweder um Wrestling. Ein lecker Kuss auf die Eichel. Ging es entweder um Fußball oder um Wrestling. Ja. Warum? Jetzt habe ich wieder ein Arschloch gesehen. Warum können wir nicht einfach so plötzlich einfach nur Freunde sein und uns darüber freuen, was wir alle erlebt haben? Ja, ich meine, wir haben jetzt heute Abend, wir haben keinen großen Fußballabend erlebt. Wir haben im Endeffekt ein 1-0 erlebt. Wir haben im Endeffekt heute Abend 210 Minuten Fußball gesehen, wo wir ein Tor gesehen haben. Warum können wir uns nicht einfach nach diesen 210 Minuten plus Elfmeterschießen zusammenhocken, zusammensetzen und ein bisschen drüber diskutieren, wie groß die Chancen sind, wie toll die Spiele waren, etc. Die letzten Wochen Revue passieren lassen. Und uns darüber freuen, dass die Holländer diesen wahnsinnigen Geniestreich hatten, oder zumindest Louis van Gaal, dass er einfach sein Tor ausgetauscht hat, der 2 Elfmeter gehalten hat von 5 und dafür gesorgt hat, dass sie ins Halbfinale gezogen sind. Warum können wir uns einfach nicht darüber unterhalten und einfach nur drauf scheißen? Also ganz ehrlich, warum können wir einfach nicht drauf scheißen, wer uns heute Abend zugehört hat? Ja, ich tue es. Also es ist jetzt nicht so, dass ich danach darüber nachdenke. Ich verstehe es einfach nicht. Ich komme heute Abend zum Ricardo. Ich wusste schon, okay, wir werden ein bisschen podcasten über Fußball, über Wrestling, über MMA und werden was trinken und vielleicht nehmen wir irgendjemand mit live in die Sendung, weil ich gesagt habe, ich möchte eigentlich keinen Stöpsel. Ich möchte eigentlich keinen Stöpsel im Ohr haben, weil ich sowas als störend empfinde an so einem Abend. Wenn ich sage, okay, ich gehe zu einem Kumpel und ein Kumpel kommt zu mir und wir hocken uns im Endeffekt gegenüber. Wenn es das Wetter zulässt, dann hocken wir uns draußen gegenüber. Dann haben wir eine Outdoor-Area. Jeder raucht uns eine Zigarre und trinkt ein Gläschen Rum dazu oder ein Gläschen Whisky, je nachdem, was er mag. Nee, habe ich schon geraucht. Scheiße. Und genießen einfach diesen schönen Abend. Warum kann man sowas nicht an so einem Abend wie heute öfters machen? Das stimmt. Das geht auf jeden Fall. Das würde die Sache auf jeden Fall auf diesen Entspannungsfaktor hinbringen. Der ist eigentlich mal wahr. Genau. Ne? Aber Pocho, hast du nicht manchmal das Gefühl, dass wir oder auch du und ich mehr investieren, als es eigentlich wert ist? Es kommt darauf an, was dir das wert ist, also wie du diese Einheit dann natürlich interpretierst. Für mich ist es das wert, dass ich in dem Moment ein Gespräch führe und dass es nebenbei aufgenommen wird. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich bin so durch. Ich bin so an einem Punkt, wo ich mir immer wieder wünsche, diese Zeit herbei. Ich meine, da hast du uns damals nicht gehört, Pocho. Aber ich kann dir eins sagen, als ich in Frankfurt bei der WWE war und, keine Ahnung, 4-5 Wochen später mit dem Pocho, mit dem Tobis und mit dem Utze diese Silvestersendung gemacht habe. Das war für mich eine tolle Zeit, unabhängig vom Podcast. Es lief halt einfach ein Tape nebenbei und es hat das alles aufgezeichnet, aber es war für mich egal. Es war für mich einfach ein toller Abend. Ja. Und das alles, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich den Chris einfach, der ist mir nicht über den Weg gelaufen, sondern ich habe ihn angeschrieben und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich einen Chris hätte so behandeln sollen wie in Manu Tida oder so. Und dass wir heute noch da sitzen würden und Cult of Personality Ausgaben Reality Check mit Dennis Retzler und mit Matze Schwarz machen würden. Ob das dann das Richtige gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Also es ist ja jetzt ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen und ich denke, ich habe mich für den falschen Weg entschieden. Nicht weil der Chris ist kein schlechter Mensch. Aber der Chris geht davon aus, dass wir beide uns einen Arsch aufreißen und er die Lorbeeren einheimst. Ganz ehrlich, wenn wir nicht wären, wäre er halt auch nichts. Und das ist immer der Punkt, wo ich so denke, oh, das habe ich mir... Aber ich werde mich jetzt auch mal langsam ins Bett begeben, Jungs. Das ist eine gute Idee. Ja? Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Ich kann nämlich nicht mehr. Wir sind nämlich auch nicht mehr so weit davon entfernt. Ich sehe schon, der Ricardo hat jetzt 4 Stunden lang drum gebettelt, dass er ein neues Glas bekommt. Jetzt ist das Glas halb voll und er liegt schon auf seinen beiden Händen. Ja. Naja. Lieber Pocho. Ich wünsche euch noch einen entspannten Abend. Kommt gut runter. Den wünschen wir, beziehungsweise den wünsche ich dir auch. Vielleicht hören wir uns nochmal in den nächsten 16 Monaten. Ja, bestimmt. Wenn nicht, dann in 18 Monaten. Egal, die Zeit spielt keine Rolle, Pocho. Irgendwann hören wir uns wieder. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Alles klar, bis dann. Ne? Hau rein. Ciao. Ciao. Pocho. Tschüss. Pocho ist weg. Ich glaube, ich bewege mich halt noch. Das kann ich ausmachen. Es hört keiner mehr zu, wenn wir es schon ausmachen. Podcast ist schon lang vorbei. Ist schlecht. Wirklich? So wie ich glaube, ich immer slow. Zuerst. Lieber Cry Wolf, wenn du uns immer noch zuhörst, dann send dir doch bitte nochmal einen Tweet, weil ich glaube nicht, was ich gerade höre. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen würde. Cry Wolf war, glaube ich, dieser Cry Wolf. Dennis, der Kumpel vom guten Schmiss. Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Warum hörst du uns noch zu? Die Show ist schon lang, lang vorbei. Ja, ich würde gern echt ernsthaft auf deine wirklich und genau Tweets antworten, aber der gute Ricky, der hat gerade seine Blauschüssel auf Knien guten Morgen und auf Wiedersehen gesagt. Warum, lieber Dennis, du hockst zu Hause am Samstagabend? Gibt es deine Freundin noch? Wenn ja, warum? Oh, was macht sie? Und wenn nicht, dann warum bist du nicht unterwegs und vögelst irgendjemand in Niedersachsen? So, jetzt warte ich mal. Ich höre noch zu, wirklich, genau. Crywolf, ich würde gerne mehr haben. Ich hoffe, die ganze Scheiße hier wird nie aufgenommen, verdammte Naht nochmal. Ich sehe hier einen Laptop und einen großen PC und eine Maus-Tastatur und. Ja, oh, soll ich es? So, auf einen Geburtstag. Und jetzt bist du heim. Schaust du jetzt gerade MMA oder gehst du jetzt ins Bett? Das ist wahnsinnig stressig. Irgendwie mit 60 Minuten Nachlaufzeit. Alexa Davis gegen Ronda Rousey wird gerade gezeigt beim Weigh-In. Ronda Rousey macht einen wahnsinnig fitten Eindruck und so wie es aussieht, haut sie der Alexa Davis die Fresse voll, aber ich hoffe, dass es eine Überraschung gibt. Why not? Oder White Man. White Man gegen den brasilianischen Jiu-Jitsu-Kämpfer. Ei. Naja. Ich war da auf dem Piepsen von Twitter. Ronda Rousey wegen Alexis Davis. Main Co-Main Event. Okay, pass auf. Ich versuch's irgendwie zu verbergen. Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Der Nachtwächter. Kannst du hier eigentlich irgendwie anrufen? Lieber. Dennis war, glaube ich, der Name, gell? Mit Dennis habe ich noch nie. Dennis finde ich wahnsinnig witzig. Warum ruft Dennis nicht einfach hier an bei MA Radio? Das ist irgendwie, du hast doch bestimmt die Adresse. Ruf doch einfach hier an. Es hört eh keiner mehr zu. Ruf doch einfach an. Der kotzt schon die ganze Zeit. Ich trinke mal noch sein Wodka. Ruf einfach an, dann können wir uns noch ein bisschen über Chris und Ricky auslassen. Und über Costa Rica und Holland und Argentinien, Brasilien und das Weltmeister. Ruf einfach an. Ich sag einfach so lange mal nichts, bis irgendwie piept oder anruft. Eins und beiden. Bisschen. Na, der Pieps. Okay. Ja, ruf einfach über Skype, Mann. Du musst doch kennen, irgendwie MMA Radio oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann. Such einfach mal MMA Radio. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wenn du es nicht findest. Da kannst du ja auch mich anrufen über Skype. Ich muss nur noch meine. Ich habe kein Skype auf dem Telefon. Da habe ich Skype. Ich gebe dir meine Skype-Nummer oder meinen Skype-Namen, wenn du MMA nicht findest. Also, du musst doch aber die MML-Nummer haben. Ich warte einfach mal ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwas passiert ist, aber ich warte einfach mal jetzt. Ich sitze hier alleine vor einem Bildschirm, vor drei Bildschirmen. Unglaublich. Und von meinem iPhone. Und warte darauf, dass irgendwas passiert. Einer kotzt im Nachbarzimmer, der irgendwie gerade zu seinen Meerschweinchen rüberläuft. Und ich hier habe keine Ahnung, was passiert. Es hat drei, glaube ich, oder? Okay, Chris Camosi will Bonus und Max. Muss ich mal laden. Ich warte hier. Also wie gesagt, ich schaue hier UFC. Zwar nicht sonderlich bequem, was ich hier mache, aber meine ganze Woche ist schon von Arsch. Warum soll der Samstagabend auch bequem sein? Kann mir einer mal verraten, warum diese Oberarm- bzw. Halbbrust-Tattoos momentan in sind? Ich verstehe es nicht so ganz. Lasst euch doch einfach den Rücken tätowieren oder den Oberarm, sodass keiner sieht. Und gut ist aber nein. Kommt ein grüner Kämpfer in den Ring, wo Zimt draufsteht. Bruno Santos aus Bahia, Brasil. Er hätte sich, glaube ich, keinen beschisseneren Monat aussuchen können, um zu kämpfen, wie den Juni bzw. den Juli 2014. Weil es ist mit Sicherheit kein WM-Kampf und es ist WM-Zeit. Und nach WM 2006 kann ich nur sagen, Alter, genieß jeden Moment, genieß jede Sekunde, die man hat, um die WM eingang zu genießen. Das war ganz ehrlich, das war awesome. Es gab Running Fantastic. Scheiße. Jetzt nur noch wisst ihr, wie die Scheiße ausschaut. Oh, der ruft einen an. Guten Abend, Dennis Wolter. Hallo, es funktioniert. Lässt das schon lang klingeln oder? Nee, gerade. Ich habe es gerade installiert, mich da meinem Microsoft-Konto da angemeldet und das mal ausprobiert. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe gerade zufälligerweise irgendwie auf diesem fremden Rechner, den ich hier gerade benutze, mal gesehen, also Skype, da ist irgendwas, da leuchtet was und Dennis Wolter ruft dann immer, das ist Cryber 2007. Da gehe ich doch mal ran. Hey, why not? Vielleicht hat er was zu erzählen, der gute Mann. Also, ich war auf dem Geburtstag. Ja. Oh, und irgendwann war Fußball zu Ende. Die anderen waren alle voll. Sind ihre Taxis gestiegen und so und bin ich auch nach Hause gegangen. Waren das Holländer, Costa Ricaner, Südamerikaner, Holländer-Hasser oder warum ist man betrunken und fertig nach so einem Spiel? Naja, hauptsächlich waren sie betrunken wegen dem Geburtstag. Das ist ein Argument, definitiv, ja. Ich glaube eher, dass sie einfach Durst hatten nach dem Weigh-In und vielleicht haben sie den Wodka mit dem Wasser verwechselt oder so und wollten heim, ich habe keine Ahnung. Ach, ich kann die Ronda kann ich nicht ab. Ich finde die total langweilig, die alte. Ich muss auch sagen, dass mir diese Alexa Davis mehr zuspricht, obwohl es ja auch nicht so ganz mein Typ ist, aber ist halt Geschmackssache. Ich meine, ich weiß nicht, der Ricky, der hat halt eine Freundin, die ist eher kurzhaarig und eher brünett und einfach das Gegenteil von Ronda Rousey und deswegen vielleicht zieht ihn das gerade an. Hm. Und da meine Freundin Ronda Rousey ist, würde ich sagen, welche Wanne würde ich einfach eine andere nehmen. Ich mag die Misha, die Misha finde ich gut. Misha Martin. Das ist eine Kesse Sumse. Bitte? Das ist eine Kesse Sumse, sag ich. Eine Kesse Sumse. Du, warte mal, Kesse, warte mal, du wohnst doch auch in Langenhagen, ja, oder so, ja, oder? Ja, ja, ja, ihr kommt doch zugleich näher. Was ist mit Chris heute Abend? Keine Ahnung, ich habe mit dem auch nicht so viel Kontakt immer. Aber nur einmal im Monat kurz schreiben oder so. Ich hatte doch mal außer gemeinsamen Podcast, ich weiß nicht mehr genau. Nee. Er war ab und zu mal hier und dann haben wir was aufgenommen, ja, aber Podcast würde ich jetzt noch nicht nennen. Wie hieß es nochmal? Ich habe das auch ein, zwei, dreimal gehört. Im Auto unterwegs oder bei dir zu Hause oder bei ihm zu Hause, wo er dann auf dem Balkon saß und was war denn das? Das war aber über irgendeine Plattform von Ricky und Christoph, das glaube ich. Weißt du, über Gesprächsbedarf oder was? Oder? Was? Ja, ich glaube, Gesprächsbedarf ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Oder war das mit diesen, wie hieß denn das mit, wo Ricky dann auch immer unterwegs war, irgendwo in New York aufgenommen hat, mit dir zusammen, oder? Places. Über dieselbe Plattform, wo das hochgeladen wurde, wurde unseres, glaube ich, auch hochgeladen. Kann ich nicht so genau sagen, aber ich kann mich ja daran erinnern, dass ich irgendwann mal, aber euer Podcast war doch separat. Ich kann mich nur relativ genau daran erinnern, dass ich eure Folgen separat hochgeladen habe und mir die angehört habe. Ja, das war viel Schwachsinn. Vor allem, ich habe ja auch keine Ahnung vom Podcasten. Ich erzähle nichts Großes und wenn ihr auf Klo gegangen bist, dann stehe ich da. Das sind wir schon zwei. Genau, da heißt dann einfach mal, hey, Dennis, überbrück mal. Genau, wie schön. Ja. Ja, genau, aber dein Vorteil ist, okay, ich sage einfach nichts und wir schneiden das raus, aber bei mir ist halt live. bei mir ist halt so, jetzt sag mal irgendwas. So, hier, ich muss mal kurz die PlayStation einrichten. Ihr leckt mich doch am Arsch. Ist doch nicht mein Podcast, ist mir doch scheißegal. Lass uns einfach mal trinken und Fußball gucken. MMA gucken und Gutes. Aber, naja. Ja, als ich mit Chris was zu tun hatte viel, ich war bei Marine und dann war ich wieder, nach 4 Jahren war ich halt raus bei Marine und dann habe ich bei einem Catering-Service über einen Kumpel ein bisschen gearbeitet und dann kriegt er noch weiter Geld von der Bundeswehr und da habe ich dann ein bisschen für den gefahren, hier Essen ausgefahren und Chris war bei dem Laden war Chris halt Koch. Dadurch habe ich Chris überhaupt erst kennengelernt. Ach so. Das war so ein Jahr lang und ja, jetzt bin ich jetzt bei VW in Wolfsburg und er macht ja seinen Solargedönse und. Läuft das? Läuft die Geschichte? Bei VW läuft ja. Okay, das heißt also, diese Solargeschichte, die ist schon. Nee, Solar, weiß ich nicht. Also, ich sehe, er ist den ganzen Tag zu Hause. Er ist immer zu Hause. Er ist egal. Ich mache ja Dauernachtschicht, weil arbeite immer nachts, deswegen auch der Nachtwächter. Und ist egal, wann ich mal online gehe oder so, wenn ich frei habe und nachts ist er online, wenn ich vormittags mal online gehe, spielt er Xbox nachmittags. Ich habe keine Ahnung, was der macht, wie oft und. Der Rick glaubt ja, dass diese ganze Geschichte mit der Selbstständigkeit zwischen dem Chris und seinem Vater haben das, glaube ich, gemeinsam aufgezogen, dass sie diese Solargeschichte gemacht haben. Bin ich da auf dem falschen Dampfer oder ist das richtig? Nee, die sind zusammen da in so einem Büro. Ja, dass es einfach irgendwie nicht so ganz geklappt hat und dass der Chris gerade so ein bisschen arbeitslos ist, weil der Ricky, egal wann, an welchem Arbeitstag und welche Uhrzeit auch immer er online ist, dass der Chris ihn fragt, hey, soll mal ein bisschen zocken, da denke ich mir, oh, okay. Also, der Chris ist Arbeitgeber, ich bin Arbeitgeber, aber momentan mein Arbeitstag besteht daraus, entweder arbeiten 2 Stunden mit Freunden oder schlafen. Und ja. Bei Chris ist eher so 8 Stunden schlafen oder 16 Stunden zocken. Naja, ich wohne ja in Langenhagen und nach Wolfsburg ist auch mal ja, 1,5 Stunden mit der Bahn hin, 1,5 Stunden mit der Bahn zurück. Ja, was machst du in Wolfsburg? Ich baue den Tiguan. Du baust den Tiguan? Mhm. Du bist gar kein Koch oder irgendwie. Nee, ich bin ein gelernter Elektromaschinenbauer. Ich habe ja auch nicht gekocht, ich habe ja Essen da ausgefahren, was er gekocht hat. Ah ja, okay. Ja, war das, wie soll ich sagen, war, war, du hast die Schule abgeschlossen mit Realschulabschluss? Erweiterten, ja. 11 Jahre habe ich gemacht. Elf Jahre. Okay, 11 Jahre ist quasi dazwischen. Erweiterter Real. Mhm, mh. Und war dein danach, wo die Schule zu Ende war, ist was passiert? Danach habe ich noch ein Jahr Berufsfachschule Technik gemacht, weil ich eigentlich nochmal ein Abi machen wollte. Habe dann gemerkt, das ist doch nicht so mein Ding. Mhm. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht als Elektromaschinenbauer 3,5 Jahre. Dann bin ich 4 Jahre zur Marine gegangen. Dann war ich ein Jahr bei dem Catering-Service und dann bin ich jetzt seit knapp über 2 Jahren bin ich jetzt bei VW. 10. Das heißt, du warst quasi 2002 fertig mit der Schule? Ja, genau, 2002. Okay, welcher Jahrgang bist du? 85. 85? Mhm. Das heißt, du warst mit 17 fertig mit der erweiterten Schule und dann hast dann im Endeffekt so weit Karriere gemacht, dass du jetzt bei VW bist und den Tiguan baust. Mhm. Das kommt hin, ja. Und du wohnst auch in Langenhagen. Ja, schreibst du einen Steckbrief? Machst du dir Notizen nebenbei, oder? Nein. Ich bin wie Bewerbungsgespräch. Ja, glaube ich. Also, ich arbeite in einem kleinen Fleischereibetrieb. Und ich bräuchte gerade einen Gesellen. Also, wenn das so wäre, dann würde ich mit Sicherheit dich nicht so ausquetschen und dich in 10 Minuten fragen, hey, willst du nicht montags in einem Vorstellungsgespräch vorbeikommen? Das wird nicht passieren, glaub mir. Ich glaube, das wäre für uns beide ein Reinfall. Ja, vor allem, ich habe auch mit Fleisch nicht so viel am Hut, außer Geflügel. Siehst du, und ich mit Tiguan, das hat auch nicht so ganz. Nee. Vor allem, weil ich ja gerade, ich bekomme ja momentan mein Geflügelfleisch aus Richtung Hannover und ich genau dem entgegen schlagen, treten, kicken will und sagen will, hey, es gibt doch auch viel regionale Produkte wie Niedersachsen oder Norddeutschland oder sonstiges. Aber das ist ja auch egal. Wo ist denn Ricky eigentlich? Der Ricky, der ist... Ich hab ihn vor 4 oder 5 Minuten würgen gehört. Auf dem Klo. Vielleicht hat er sich verschluckt. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass langsam diese Vanille in dem Rum, die wir getrunken haben in der Schnapsflasche, dass die ihm doch nicht so ganz gesund aufgestoßen ist. Was habt ihr denn getrunken? Wenn der gute Ricardo mich einlädt zu einem Podcast, was ja das erste Mal war heute Abend seit 1,5 Jahren, dann eigentlich nur, wenn irgendwie was Besonderes ansteht oder wenn es was Besonderes zu trinken gibt. Und das war heute Abend unter anderem, ich sag mal, ein Wiedersehen mit dem guten Pocho und ein netter Abend mit der WM und einem leckeren PlayStation 4 Abend und natürlich auch einem guten Havana Club. Ich bin kein Rumfreund, kein Fan. Generell kein Schnaps oder generell kein Rumfreund? Generell kein Rumfreund. Also ich trinke Whisky. Whisky und ja, Wodka. Wodka trinke ich auch noch, aber eigentlich immer nur Whisky. Whisky ist immer gut. Wodka trinke ich ja auch gerade, aber nur, weil der Rum nicht mehr da ist. Aber nur mit Wodka oder sowas, irgendwas gemischt. Also pur brauchst du die Scheiße auch nicht anliefern. Ich weiß nicht. Wir haben den Blue. Wodka mit Blue? Wodka Blue. Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, weil ich ja. Wie heißt das? Ich habe den ganzen Abend Blue. Ich denke die ganze Zeit an Blue Label. Blue Label ist ja der Whisky schlechthin. Also, der Johnny. Hast du mal Whisky Blue Label getrunken? Nee. Aber ich habe da keine großen Ansprüche, ne? Eine Flasche Jack Daniels und bin ich glücklich. Fertig. Jack Daniels Cola. Ich trinke den auch nicht pur, aber pur wirst du damit auch nicht ankommen. Okay, du bist eher der Longdrink-Trinker. Ja, absolut. Ich trinke mit Jack Daniels, Cola, Eiswürfel, also, bin ich völlig glücklich. Okay. Bin ich völlig zufrieden. Also das ist ja ein Opfer. Also mein Abend gestern bestand im Endeffekt daraus, dass ich mir 100 Minuten oder beziehungsweise 90 Minuten Deutschland gegen Frankreich angeschaut habe, während der ganzen Zeit eine... Lebst du irgendwie in Berlin am Alex oder so? Nee, nicht. Langenhagen, aber was war das für eine Karre? Ah, oh, Cayenne Turbo. Cayenne Turbo, okay. Ich bin auf dem Balkon. Lutscher, okay. Aber mein Abend gestern im Endeffekt bestand daraus, dass ich mir zur Halbzeitpause eine schöne fette Cohiba angezündet habe. als Gelegenheitsraucher oder beziehungsweise nur als Zigarrenraucher zünde ich mir mal ein fettes Ding an. Dazu 4-6 cl original kubanischen Rum. Und dann hocke ich mich einfach auf meine Terrasse mit Blick auf den Fernseher und genieße einfach den Freitagabend. Gestern Abend war das Tolle, wir haben gewonnen. Das ist immer gut, ne? Gewinnen ist immer gut. Aber wenn man verloren hätte, würde ich mir sagen, ja mein Gott, fuck yourself, ich musste heute Morgen um 5 Uhr im Geschäft sein und mein Geschäft ist 30 Kilometer weg von mir. Es gibt Schlimmeres. Es gibt wirklich Schlimmeres. Ja, ich arbeite ja mal, ich mache ja nur Nachtschicht. Und freitags auf samstags arbeite ich auch immer. Dafür immer halt Montag auf Dienstag arbeite ich erst wieder. Also gestern Nacht war ich wach und habe gearbeitet. Also du hast quasi Deutschland gegen Deutschland gegen Frankreich angeschaut. Genau. Das war um Viertel, warte mal. 10:08 Ende. 10:08 Ende. Danach kam dann um 10 kam dann Brasilien gegen Kolumbien. Das konnte ich nicht sehen. Da habe ich schon gearbeitet. Du warst schon bei der Arbeit, okay. Ja, 22:30 fange ich an zu arbeiten. Da ich ja mit dem Zug fahren musste und so nach Wolfsburg. Mhm. Also heute kurz nach 8 haue ich ja zu Hause ab. Mhm. Lauf zur S-Bahn, fahre zum Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof dann in die andere S-Bahn, dann nach Wolfsburg. Ich dann um 9:45. Ja, dann laufe ich noch einmal. Also meine Halle ist direkt in der Mitte quasi vom VW-Werk. Mhm. Da läuft es halt noch ein bisschen. Und dann bin ich kurz vor 10 bin ich dann in meiner Teaminsel, an meinem Arbeitsplatz. Ja, und um 22:30 geht's los. Also ich habe noch ein bisschen, Und dann ist Anfang 4:30, 5:37. 5:37. Ja. Ach so scheiße. Traumjob? Ja, also, oh scheiße, ich habe ja schon einiges gemacht im Leben, ne? Aber das ist wirklich das Beste, der beste Job, vor allem wird's am besten bezahlt auch, ne? Muss man auch mal überdenken, ne? Was heißt Nachtschicht? Was bekommst du da auf die Stunde? Die Stunde. Nimmst du das immer noch auf eigentlich? Nee, also ich glaube seitdem nur noch wir zwei, also seitdem ich und Pocho und Ricky unterwegs sind, nur noch ist vorbei, also ist schon lang vorbei, ist nur noch ein reines Skype-Gespräch. Also heiliges Dreierwort, ich kenne mich hier mit der Computergeschichte nicht aus. Der Ricky ist seit einer Stunde oder so auf dem Klo und ich glaube kackt und pisst und kotzt und ist gleich auch schon im Bett. Ich bin umgeben von einem iPad, von einem iMac, von einem Laptop, von einem großen Fernseher und von einem Glas Wodka mit Red Bull, was fast leer ist. Und ein Mikrofon. Also, ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dadurch, dass der gute Ricky vorhin gesagt hat, ist vorbei jetzt, dass nur noch wir zwei jetzt gerade miteinander reden. Also, ich kriege ungefähr... Gibt's jemanden zu Hause, der auf dich wartet? Nee. Dann nutzt es definitiv aus. Nutzt alles aus, jeden Cent, jeden Euro, den du sparen kannst. Ja, ich spare schon. Nächstes Jahr, also du musst ja, wenn du über VW anfängst, läuft ja über Autovision, über Zeitarbeit alles, ne? Mhm. Und du musst ja 3 Jahre erstmal Zeitarbeit und dann wirst du erst übernommen. Ich habe jetzt letzte Woche habe ich jetzt meinen letzten Vertrag quasi unterschrieben, fürs letzte Jahr jetzt. Nächstes Jahr kriege ich dann meinen Festvertrag bei VW und dann habe ich es geschafft. Dann kann ich den Rest meines Lebens planen. Dann gucke ich halt nach Haus und dies und das und habe auch schon viel gespart durch die Marine und sowas alles und schon, gucke ich halt nach Haus. Ja, dann kein Problem. Warum nicht? Hauswohnung, weiß ich was. Ich bin jetzt 29. Dann kann ich mal, wenn die Frauen nicht wollen, dann mache ich es halt alleine. Ja? gar kein Fehler. Also, Dein Glück ist, wenn du in 3, 4, 5 Jahren, 29 bist du erst gesagt. 29, ja. 5. März hat Geburtstag. Also gut. Anfang, Mitte, Ende 20 heiraten die meisten Frauen. Ende, Mitte, Anfang 30 lassen sie sich scheiden. Und dann komme ich ins Spiel. Und dann kommst du ins Spiel. Und dann sind sie Gott froh, dass sie irgendeinen finden. Und dann unterschreiben sie auch jeden Scheißvertrag. Und dann kannst du doch irgendwie sowas wie so einen täglichen Blowjob oder so verschreiben lassen, gesetzlich. Daily DJ. Die unterschreiben alles. Mhm. Hast du irgendwen da bei dir wartet? Ich habe leider nur eine, also meine bessere Hälfte und ich, wir sind mittlerweile seit 12 Jahren zusammen. Das ist gut. Glaub ja, ich, oder? Ist das gut? Ja. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin jetzt 33 geworden diesen oder letzten Monat und wir sind seit meinem 21. Lebensjahr sind wir zusammen. Und meine bessere Hälfte wurde 20 zu dem Zeitpunkt, als wir zusammenkamen. Also ja, sie hat eine wahnsinnig hübsche Schwester. wo dieses YouPorn, dieser YouPorn Dream Fantasy in meinem Kopf natürlich überhand nimmt. So, hey, der gibt's YouPorn, was kommt jetzt? Einmal mit zwei Schwestern. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die zwei Schwestern miteinander rummachen und du zuschauen kannst, ist relativ gering. Ich gebe dir einen Tipp. Schlag es nicht von selber vor. Aus eigener Erfahrung, oder was? Nein, aber aus einfach Intelligenz. Nein, werde ich auch nicht tun. Ich kenne sie ja mittlerweile. Ich wollte sie schon mit ihrer besten Freundin verkuppeln, aber das hat auch schon nicht funktioniert. Das war ein leckeres Mädchen aus Guatemala, hat aber auch nicht funktioniert. Nein. Die Yoga-Macht hat nicht funktioniert, verdammte Nacht. Aber du bist aus Stuttgart da direkt oder was oder? Ja, ich bin aus Stuttgart direkt, könnte man so nennen. Also ich bin ein Schwabe, kann man leider nicht anders sagen, ja. Ja. Auf dem Schiff hatten wir auch immer einen. Der hat eigentlich ganz normal gesprochen, aber sobald er was, weil er besoffen war oder was getrunken hatte, ne? Ich habe kein Wort mehr verstanden. Dann war Schwabe, halt die Fresse, sitzt da hin. Du hast kein Wort mehr verstanden, was er gesagt hat. Ja gut, ihr seid halt Sprachnazis in Niedersachsen. Ihr seid einfach Sprachnazis. Da kann man nichts machen, aber also ihr müsst euch so vorstellen, jedes Mal, wenn ein Schwabe, ein Bayer, ein Hesse oder ein Ossi mit euch spricht und ihr könnt es verstehen, dann nehmt es als Geschenk an, weil die machen das nur für euch. Wenn diese Leute in ihrem eigenen Slang mit euch sprechen würden, würdet ihr nichts verstehen. Na, ich war jetzt zum VW-Treffen da, AGD-Treffen am Wörthersee. Und wo in Felden oder wo war das? Villach. Ja, ich war selbst, habe ich gewohnt, da in Klagenfurt. Das war mein Urlaubsdomizil über 10 oder 12 Jahre in Klagenfurt. Ja, ist aber schön, schön am Wörthersee. Ah, ne? Ist wunderschön. Vorhin durch die Berge sind wir da schön geballert und so. Und Slowenien rüber und so. Oh, das war schon schön. Das war wirklich wunderschön. Aber es ist weit von euch da oben. Ja, das ist... Über 1000 Kilometer waren. Wollte ich sagen, das sind ja 1800 Kilometer mindestens. Aber es war eine geile Truppe. Wir sind hier, haben uns hier getroffen, morgens um 3 oder sowas. Haben uns hier bei mir vor der Tür alle getroffen. Waren 3 Golf R32, ein Golf R, 2 C-Klasse AMG und 3 M3s, ne? Also das war eine Truppe. Eine richtig schöne Truppe, ja. Das ist natürlich auch noch was ganz Tolles, ja. Hin sind wir halt ganz, da haben wir so eine Pension, das sind also so 10 von uns, fahren schon seit 5, 6 Jahren dahin. Oder manche auch noch schon länger, auch immer in dieselbe Pension da und die kennen wir alle. Weil die, ich war jetzt das erste Mal mit, weil, ja, mit dem eigenen Auto bin ich auch nicht gefahren, weil das immer, also mein Auto baue ich schon seit Oktober um, der ist immer noch nicht fertig. Naja, auf jeden Fall, dann sind wir hingefahren und der Typ erzählt mir dann, wo ich hin muss. Ich so, okay, ganz ruhig, nochmal ganz langsam. Sagt der, okay, darüber, rechte Tür. Und war dann, ich hab den nicht verstanden, ist erstmal dunkel. Man gewöhnt sich dran, aber erstmal verstehst du kein Wort. Ja klar, durch Bayern und durch Österreich in einem Stück zu fahren als Niedersachse ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Nee. Ach, voll ungerecht. Ihr versteht uns alle, ne? Auch wenn ihr loslegt. Ja, natürlich verstehen wir euch, weil ihr sprecht ja im Endeffekt so, wie wir schreiben. Schreiben, ja. Aber manchmal, also, aber auch nur, wenn ihr euch bemüht, ne? Sonst schreibt ihr ja auch anders. Wenn die mir SMS geschrieben haben oder die Schwaben oder sonst irgendwas oder die Ossis, ich habe ja, durch die Marine kenne ich ja massig in ganz Deutschland Leute. Wenn die schreiben so, wie sie sprechen, ne? Manche Wörter verstehe ich auch einfach nicht, welche Abkürzungen oder so. Raff ich nicht. Ja, gut, ich meine, im schlimmsten Fall, da fragst du halt nach, also es gibt ja wirklich Schlimmeres, also. Ja. Ob, ich sage jetzt mal, das ist so oder das ist so, könnte man ja eventuell, wenn man beides liest, miteinander vergleichen und sagen, okay, das könnte das gleiche heißen. Könnte. Ja, und wenn nicht, dann fragt man halt nach, also mein Gott. Ich glaube, jeder von uns war schon irgendwie im Sommerurlaub in irgendwelchen, also ich kann mich nur daran erinnern, ich bin jetzt 33, vor 10 Jahren war ich das letzte Mal auf einem richtigen Männerurlaub über die Woche, da waren wir auf Mallorca, da haben wir, weiß Gott, natürlich Deutsche kennengelernt aus ganz Deutschland, da war es im Endeffekt scheißegal, aus welchem Teil man kam, Hauptsache man kam aus Deutschland. Da haben uns die Holländer bald besser verstanden wie die Aussies. Ja. Ah, das ist ja auch ein Traum. Eine holländische Frau, die Deutsch spricht und dann diesen Akzent, ne? Das ist ein absoluter Traum. Das finde ich immer richtig geil. Oh, erinnere mich bloß nicht dran. Wir waren damals auf Kreta. Mhm. Ich war 21, meine Kumpels auch es war 2001. Und die ist okay, Männerurlaub, wir wissen nicht wohin. Alles klar, gehen wir einfach mal nach Kreta. Das soll schön sein. Da gibt's ein schönes Hotel. Dann sind wir in dieses Hotel gegangen, wo es All-Inclusive gab, für, keine Ahnung, 1000 D-Mark zu dem Zeitpunkt, eine Woche All-Inclusive. War eine feine Geschichte. Was wir nicht wussten, dass dieses Hotel in einem Ort lag, am Stadtrand, direkt zu einer Partymeile. Also das war im Endeffekt wie die Schinkenstraße am Anfang. Auf Mallorca war ich noch nicht, aber Schinkenstraße habe ich schon gehört, ja. Ja, aber halt im Endeffekt, wir waren in einem wahnsinnig tollen Hotel, wo es bis abends um 22 oder 23 Uhr dieses All-Inclusive-Programm gab, wo es Bier und Uso natürlich auf Griechenland für Unge gab. Und dann war das All-Inclusive-Programm beendet und dann ist man in die Stadt gegangen. Und dann ist man im Endeffekt aus dem Hotel raus, ist 30 Meter gelaufen und war im ersten Club. Und dann ging es ungefähr 2 Kilometer lang, dass alle 20 Meter ein anderer Club war. Mhm. Und wir waren damals 5 jugendliche Anfang, also 20-jährige Jungmänner, Jungspunde, die eigentlich nur in ein Hotel wollten, was All-Inclusive hatte, wo sie dermaßen sich halt ansaufen können. Die haben das natürlich dankend entgegengenommen, dass es da noch ein Club nach dem anderen gab, wo man sich abschießen konnte und morgens um 6 oder um 7 heim gehen konnte. Ich glaube, das ist auf Mallorca oder auf Rhodos oder egal, wo man heutzutage hingeht, nicht anders. Ja, Kreta waren wir auch mal, also haben wir die Marine gehalten. Marine? Und, ja, hat doch gesagt, ich war bei der Marine. Ja, schon, aber das habe ich ja nicht so ernst genommen. Also ich meine, ja, ich war bei der Marine, ja, und dann? Und du hast, wenn du im Einsatz bist, da waren wir in diesem Libanon-Einsatz, da hast du einmal im halben Jahr hast du so einen, ich weiß nicht mehr genau, einen Ausdruck, weiß ich nicht mehr, wie das heißt, aber da können quasi, wenn du Familie hast und so, dann kannst du mal nach Hause fahren zu deinen Kindern und kannst ja die mal besuchen, ne? Mhm. Und wenn du natürlich keine Familie hast und so, dann brauchst du natürlich nicht nach Hause fahren. Ist klar, ja. Ne? Haben wir uns so eine Villa gemietet und haben da einfach mal eine Woche lang Halligalli gemacht. Mhm. Auf Kreta. Mhm. Irgendwo so in Weinbergen war das oben. Oh, Kreta ist eine tolle Insel, Kreta. Ja, auch schön. Sonst waren wir mal auf Zypern. Zypern ist eigentlich auch ganz cool. Das weiß ich nicht, aber... Auf Zypern gibt es auch so einen Ort, da ist eine Party, eine Disco neben der anderen. Ist irgendwo ganz rechts auf Zypern, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ganz rechts ist wahnsinnig gefährlich in einem Podcast. ab uns hört da keiner zu. Nee. So gesehen ist mir auch scheißegal. Ganz, ganz rechts auf Zypern. Aber noch griechische Seite. Schwul und rechtsradikal. Oh ja, es geht nicht mehr. Es geht nicht besser, Dennis. Okay, also. Ich kann jetzt noch sagen, was ich will. Du wirst es übertreffen. Mhm. Ja. Ja, in Mallorca war ich noch nie. Aber ich habe eine Freundin, die wohnt auf Mallorca, die hat mir schon gesagt, dass ich im August mal vorbeikommen soll. Die ist Logopädin, die hat eine Praxis. Logopädin? Mhm, hier so Sprachgedönse, Sprachärztin. Ja, ja, kenne ich ja. Schon, ich frage mich nur, was so eine Frau nach 18 Uhr auf Mallorca macht. Und nach 18 Uhr braucht keiner mehr Logopädin. Die Spanier bestimmt nicht und die Deutschen definitiv auch nicht. Aber wie kommst du jetzt auf nach 18 Uhr? Naja, weil, also ich kenne mich und ich kenne die ganzen Reportagen, egal in welchem Fernsehprogramm, aber ich sag mal, auch jetzt momentan während der WM nach 18, 19, 20 Uhr sind alle Deutschen noch viel zu betrunken, um irgendeine Logopädin sich zu engagieren, die keine Ahnung, den Spanisch beibringt. Was bringt die denn bei, ganz ehrlich? Ja, die ist ja Logopädin für Deutsch und für Kinder. Ja, aber welcher Spanier will denn momentan Deutsch lernen? Der ist ja nicht für, weiß nicht, wie viele Deutsche da wohnen. Also der läuft so ganz gut. Die war jetzt zwischendurch war sie jetzt mal hier und hat hier auch noch Leute betreut. Und die pendelt immer so zwischen Mallorca und hier. Ja, das soll sie ja machen, also momentan in Deutschland, aber auf Spanien oder in Spanien oder Portugal oder sonstiges, da will doch keiner was von denen gerade, oder? Ach doch, ich glaube, so schlimm ist das nicht. Also sie hat eine Praxis zusammen mit einem Engländer. Vielleicht dadurch läuft. Ja, kann es sein. Aber wer will in Deutschland, ganz ehrlich? Weil die lernen ja kein Deutsch, das sind ja Deutsche, die da hinkommen. Eben. Die ist ja keine Dolmetscherin, die bringt ja nur Aussprache und sowas. Und irgendeinen Sprachfehler, wenn du stotterst oder so eine Scheiße. Totaler Schmarrn. Also ich war jetzt die letzten 3 Jahre jeweils ungefähr jedes Mal 5 Tage in New York und jedes Mal, wenn ich irgendwo einkaufen war, wusste die Person, von der ich was kaufen wollte, was ich will, hat es mir verkauft, ich habe ihr Geld gegeben und sie hat mir passend rausgegeben. Also läuft. What the fuck, was soll's, ganz ehrlich. Ey, es gibt in New York, gibt's die großartigsten süßen Stückchen oder die groß, ich weiß nicht, wie man Plunderstücke oder ich weiß nicht, wie man das bei euch im Norden nennt. Ja, ich verstehe schon, Plunder, so Gebäck, Gedöns. Ja, das großartigste süße Gebäckstückchen auf der ganzen Welt. Das ist furztrocken. Da ist, glaube ich, 1% Wasser drin. Das ist eine reine Fett, Eiweiß, Zucker, Stärkemasse. Aber es ist großartig. Und der Ricky, der kotzt gerade im Zimmer neben mir. Echt, ja? Ich denke, ja, extrem, extrem. Und irgendwie, aber er hat noch eine Woche Zeit, weil in der Woche kommt seine Frau und seine Tochter nach Hause. Bis dahin kann er die ganze Scheiße, die hier anrichtet, kann er aufräumen. Oh, ich hör's. Eieieiei, der kotzt hier sich einen Wolf raus. Einen Cry Wolf 2007 raus. Also, sehr ekelhaft. Sorry. Den Namen habe ich mal gewählt. Kennst du den Film Cry Wolf? Nee, sorry. Das ist so ein Teenie-Horrorfilm, irgendwas. Und den hatte ich gesehen gehabt und dann hatte ich mich irgendwo angemeldet, wo ich so einen Namen brauchte zum Zocken, irgendwas. Ich auch Cry Wolf. Hab ein Cry Wolf gegeben, gab schon. Das war halt 2007. Da hab ich mir gedacht, okay, 2007 hat er gemacht und dann war der Name da. Dem ist er überall. Ah ja. Ja. Ich lese gerade nur einfach nur Dennis Wolter auf meinem Bildschirm. Ja, das reicht auch. Ich nenne dich einfach Dennis. Das passt schon, oder? Klingt im ersten Moment verrückt, aber belassen wir jetzt erstmal dabei. Okay. Ja, dann nenne ich einfach dieses Männchen, was hier gerade auf meinem Bildschirm erleuchtet, nenne ich einfach so. Gibt es hier einfach auch so eine scheiß Webcam? Gibt es hier sowas? Ich weiß nicht. Ich guck mal. Ich bin eigentlich... Ich könnte hier auf... So, jetzt irgendwas gedrückt? Oh Gott. Kurz gesehen. Ah, ich warte mal, ich sehe... Ah, du siehst mich gar nicht, weil ich sitze auf dem Balkon, ne? Siehst du mich? Nee, ne? Ich sehe nur mich. Ich sehe auch nur dich. Warte, wenn ich jetzt hier drauf drücke. Oh, warte, jetzt. Es ist nur dunkel, warte mal. Oh, warte mal, ich sehe hier schwarz. Ja, ja, weil ich habe kein Licht an. Warte, ich muss mal. Aber ich sehe jetzt nur noch dich. Ja, ich sehe beides. Ich sehe dich und unten rechts kleinen mich. Klein dich, klein mich. Ein verdammter Ego, du siehst dich und mich. Ich sehe nur. Jetzt sehe ich auch nur noch mich. Jetzt bist du weg. Jetzt bist du ja da. Lass mich. Oh, warte mal. Oh, jetzt ist aber sehr hell geworden. Eieiei. Jetzt pass auf. Kappen möchten wir aktuell noch finden. Ne, will ich nicht. Nimm auf, nicht erlauben. Bist du noch da? Ja. Siehst du mich? Ja, ja, ich sehe dich. Ich sehe nur weiß. Also, das ist ja furchtbar. Das gottverdammte, verfickte, warte mal hier, Skype. Vor allem, du bist am Computer, ich mach's nur über das iPhone. Ich hab ja, das ist ja eine verdammte Scheiße. Der Ricky, der pennt halt, weißt du? Also, wenn ich. Der pennt, ich denke, der kotzt. Ja, der kotzt, der wirkt, der. Was ist das hinter dir? Ach, ein Ventilator? Ja, der hat mir einen Zug besorgt, genau hier. Verdammte Scheiße, das ist ja. Ich hasse diese MacBook-Scheiße. Hat das ein Touchscreen hier? Das hat kein Touchscreen. Ich sehe hier irgendwie ein Skype-Zeichen, aber wenn ich drauf drücke. Vielleicht braucht es noch kurz einen Moment. Aber. Oh, warte mal, ich sehe. Jetzt sehe ich dich jetzt. Opa, wo? Jetzt bist du weg. Da war es gerade noch. Okay, nochmal hier. Was ab? Ah, okay. Also. Könntest du ein bisschen weniger sexy aussehen? Ach so, so. Das ist schon sehr warte. Okay, warte. Ich kann nicht. Ich glaube, mein Computer hat so ein Virusprogramm gegen dich angesetzt. Hey, keine Männer mit Glatze in sexy Pose an. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Oh, das ist ein Traum. Oh, jetzt habe ich meinen Pfeil verloren hier irgendwo. Du hast deinen Pfeil? Ich habe meinen Pfeil verloren. Gut. Aber ich sehe dich hier oben. Ich sehe dich hier oben links im kleinsten Eck von allen. Das macht Sinn. Kannst du das nicht tauschen? Okay, pass auf. Ich lege mal auf, ruf einfach nochmal kurz an, okay? Ich dich? Ja. Okay. Dennis? Ja? Ich sehe mich, dich noch nicht. Ich bin noch nicht so arg viel weiter wie vorher. Kann ich dich auch irgendwie hinstellen dann? Das ist doch so ein Kotzen, ist doch das. Das sind ja viel zu viele Rechner hier vor mir. Ich versuche mal alles zu löschen. Ich weiß gar nicht, das ist hier mir mit dieser Mac-Scheiße alles viel zu viel. Du siehst mich die ganze Zeit, oder? Nee, ich sehe nur mich. Ich sehe dich gar nicht. Ich sehe nur mich. Okay, wenigstens. Das beruhigt mich irgendwie, dass du mich nicht in meiner verzweifelten Art siehst, wie ich hier irgendwie was versuche. Weil ich mach mal Kamera aus und wieder an. Guck mal. So, jetzt drücke ich wieder auf die Kamera. Ja, sehe ich mich wieder. Wie kann ich denn hier eine scheiß Seite löschen? Ich kann hier nur verfickte Seiten kleiner und größer machen, aber ich kann sie nicht löschen. Dennis? Ja, siehst du mich? Ich sehe dein, eine sehr bequeme Lounge. Warte mal. Jetzt sehe ich wieder nur mich. Jetzt. Warte mal, ganz kurz. Deine scheiß Großeinstellung ist ja furchtbar. Den kleinen Mann hier oben, das kann ich gar nicht anschauen. Und wenn ich, ist das besser, wenn ich so drehe? Na, du bist einfach nur, Ja, jetzt sehe ich einen Unterarm, genau. Oh Gott, fällt was runter. Ach, Kinders. So. Schräg, aber geht. Ich versuche das gerade auf dem Rechner hier irgendwie, das Ich kann das gar nicht steuern. Ist das scheiße, ist das? Ich raff's auch nicht. Das ist mir auch zu doof. Ja, erzähl doch mal deine Lebensgeschichte. Erzähl doch mal einfach deine Lebensgeschichte. Okay, was möchtest du denn wissen? Ja, so wie ich. Schule, Beruf. Du hast mir alles erzählt und ich war gar nicht online zu dem Zeitpunkt. Wie hast du den Chris kennengelernt? Na, Chris? Na, durch den Catering-Service. Ihr wohnt beide in Langenhagen. Genau. Okay. Chris ist gelernter Koch. Ja. Du bist gelernter Koch. Nein. Eben nicht. Siehst du, genau, da haben wir schon die Online-Unterbrechung. Ich bin Elektromaschinenbauer. Aber siehst du mich eigentlich, wo ich kann mich jetzt überhaupt gar nicht sehen? Ich sehe dich, ja. Oh, jetzt fummelst du schon wieder irgendwo rum. Das geht auch wieder in die Hose. Jetzt, ich glaube, jetzt bin ich mittig, oder? Jetzt bin ich mittig. Ist völlig egal. Ich sehe dich. Ja, wie Finger? Zwei. Ja, alles klar. Das ist wegen dem scheiß Ricky, weil der mich hier so positioniert hat in seinem scheiß Wohnzimmer, dass ich nur schräg auf seinen verfickten Fernseher schauen kann. Und da ich schon schräg auf seinen scheiß verfickten Fernseher schauen kann und dann noch schräg viertels auf diesem verfickten Display, denn der hier, warte mal, hier, genau hier. Hier ist die Kamera. Da? Aber, ja, genau, da, ne? genau da. Die beobachtet jetzt mich, während ich die scheiß UFC anschaue und diesem scheiß Mikrofon hinterher schaue, kotzt mich das an. Eine Katastrophe. Hörst du mich noch? Ich höre dich. Hakt gerade ganz, du warst auch ein bisschen abgehackt. Ja, ich habe das Mikrofon angefasst. Ja, das ist Quatsch, das solltest du unterlassen. Ja, ich bin noch nicht in der Medienbranche so dermaßen angekommen, dass ich das Mikrofon nicht anfassen darf. Okay. Sorry. Ja, okay, ich verzeih dir nochmal. Okay, damit kann ich gerade noch so durchflutschen. Da bin ich nicht so. Okay, wo waren wir? Du hast gefragt, wie ich Chris kennengelernt habe. Ja. Und hast mich gefragt, was gelernt hat. Nee, ob ich auch Koch bin. Da habe ich gesagt, nee. Bist du nicht? Ist er nicht. Nee. Ich bin Elektromaschinenbauer. Und wie seid ihr zusammengekommen? Ich meine, war ihr in der gleichen Clique oder war ihr in der gleichen... Nein, ich war doch bei der Marine. Ja. Ja. Und danach, nach 4 Jahren habe ich bei der Marine aufgehört. Und dann habe ich bei einem Kumpel, der hat einen Catering-Service... Und der hat mich gefragt, ob ich Bock habe, ein bisschen für ihn zu fahren. Also Essen ausfahren. So. Nur fahren. Ja, nur fahren. Einladen, ausladen. Hört sich einfach an, ist es aber gar nicht. Voll nicht im Sommer. Und ja. Ja, ich kenne das. Muss ich mir nicht erzählen. Ja. Und dann, und Chris war da, hat dann irgendwann da als Koch angefangen. Ja, so habe ich Chris kennengelernt. Aber es ist schon ein Weilchen her, oder? 2 bis 3 Jahre. Würde ich jetzt auch sagen. Ja, also ich glaube 2011 oder so haben wir angefangen. Also ich hab einen Chris kennengelernt vor 2 oder 3 Jahren. Und rundherum um ihn kann ich quasi diese ganzen Wrestling-Podcasts und diese Best-of-Podcasts mit Ricky und so. Aber was er sonst gemacht hat, keine Ahnung. Es kam dann erst durch diesen Gesprächsbedarf, wo der Dennis Walter Cry Wolf 2007 dazu kam. Mhm. Ja. Ja. Ja. Du bist dran? Mit erzählen oder mit Fragen? Suchst du aus, Cry Wolf 2007. Also mein Name bei Twitter oder bei Skype ist Tobias.Bäuerle. Also das ist mein Name einfach. Aber wie kommt man auf Cry Wolf.2007 oder wie auch immer? Das habe ich dir doch schon erzählt. Ja, hast du schon, weiß ich schon. Ja, weiß ich doch. Warum willst du es dann nochmal wissen? Nö, musst du mir gar nicht mal sehen. Aber ich frage immer noch, du weißt echt nicht, wo der Chris heute Abend ist. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich spreche wirklich nicht so oft mit ihm. Ich habe keine Ahnung. Was machst du denn? Ich schaue dir gerade zu, was du da... Was ich fummel aber mit Kopfhörer hier rum. Und ich überlege, was puzzelt der gute Mann da gerade? Ja, ich habe noch nicht so... Kennst du diesen kleinen Pinöpel, der hier dran ist? Der so hoch und runter schieben kann? Den hier? Ja, kenne ich, ja. Der ist, wenn wir letzte Woche einen Arsch gehen. Aber ich denke mal, was dreht der gute Mann da um sein Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen rum, anstatt dass er sich einfach mit mir unterhält? Nein, der dreht und dreht und dreht und weiter. Okay, dann dreh halt, du Arsch. Geiler wäre, wenn ich vergessen würde, dass wir den Film, ich gerade hier zu den Jogi Löw mache. Ekelhaft, oder? Wahnsinnig ekelhaft. Die ganze Zeit, ne? Also, das war ja schon 2012 und 2010 der Fall, dass man ihn beobachtet hat, wie er hier, diesen hier. Und dann? Warum tut da keiner was dagegen? Warum es gibt's? Aber es wurde auch nicht groß, es wurde nur mal so gezeigt und dann war auch gut. Da hatte ich keiner vor, irgendwie. Ja, gut. Es wurde nicht weiter behandelt, so, ne? Der Erfolg gibt ihm recht. Das ist der Erfolg, mein Pokémon, gibt ihm einfach recht. Ja. Er hat den kleinen Philipp aus seinem Nasenohr gepult und rechts außen noch hingesetzt gegen Frankreich. Ja. War richtig, absolut richtig. Ja, und... Ja, dann habe ich da irgendwann aufgehört beim Catering und er ja auch. Ja, er ist ja, auf dieser Solarschiene irgendwie. Ja, irgendwie. Mit Photovoltaik und deshalb. Mit seinem Vater zusammen, habe ich das richtig verstanden? Ja, mit seinem Vater zusammen. Ja. Ja. Aber wie das läuft und so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der Ricky hat ja so ein bisschen die Angst, dass es irgendwie nicht so gut läuft und dass er irgendwie gerade arbeitslos oder sowas ist. So schlimm ist er aber nicht, oder? Oder kennst du ich ihn hab nicht gut? Keine genug? Ahnung. Ich wirklich keine Ahnung. Ich frage ihn nur manchmal so, läuft? Ja, läuft. Mehr weiß ich auch nicht. Ist halt schade. Ich meine, er ist, glaube ich, ein netter Kerl. Und wenn du halt am Dienstagmorgen oder Dienstagvormittag um 10 Uhr ihm schreibst, wie sieht's aus? Zeit oder so? Und egal, ob es 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr ist, er hat halt immer Zeit. Also ich hätte die Zeit nicht. Also er hat sich irgendwie vor 10 Monaten selbstständig gemacht mit seinem Vater zusammen in Sachen Solarenergie. Ich bin jetzt seit 4 Jahren selbstständig und ich habe seit 4 Jahren keine Zeit, irgendwelche Podcasts oder sowas zu machen. Ja. Ich schieb das auf einen Rick hier ab, sag, hey, wenn du Bock hast, irgendwie stell alles zusammen, ich komme vorbei, wir stellen die Tische zusammen, wir stellen Getränke kalt und wir haben einen tollen Abend, aber irgendwie Podcast oder sowas, dafür habe ich keine Zeit, oder mich irgendwie mit einem Konzept irgendwie zu verfassen oder so. Nee, das geht einfach gar nicht. Das soll er machen. Aber anscheinend bei ihm. Ja, auch so zum Beispiel, die haben ja auch Podcast noch irgendwie um 2 Uhr nachts nach dem Deutschlandspiel und so, ne? Wenn ich nichts sage, ich weiß zum Beispiel gar nicht, was Ricky macht. Ich weiß gar nicht, was Ricky arbeitet. Machst du eigentlich die Musik ganz selber? Weil ich mache schon die ganze Zeit keine. Ist das so laut? Ich weiß, ich habe ja die Kopfhörer drin, ich sehe es nicht so. Ja, ich höre es, aber ich bin ja froh, wenn irgendeine Musik macht, weil es ist besser wie der ganze Scheiß, den wir labern. Hörst du mich überhaupt, wenn die Kopfhörer rausmachst? Oh ja, ich muss noch kurz hin wieder tauschen, weil ich Ach, hörst du nur auf einem oder was? Warte ganz kurz. Also die Apple-Kopfhörer sind auch völlig für den Arsch. Jein. Also ich meine, ich habe kein Problem mit Kopfhörern. Ich bin bei mir im Gewerbe, ich weiß nicht, ob's Christi erzählt, ich bin Metzger, Fleischer, keine Ahnung, wie man das bei euch im Norden. Ja, beides, kannst du beides sagen. Ja, also ich bin Teilhaber oder ich bin Geschäftsführer von einem kleinen Familienunternehmen und ich bin so das Mädchen für alles. Also ich war, vor 6 Stunden habe ich im Endeffekt noch Kühe rausgeputzt. In 8 Stunden muss ich irgendwelche Schweine schlachten und in 14 Stunden muss ich im Laden stehen und das geschlachtete Schwein verkaufen. Am Sonntag? Ja. Am Sonntagmorgen. Am Montagmorgen. Montagmorgen, okay. Also bereitest du am Sonntag noch vor für Montag, oder? Ja, ich muss im Endeffekt, jetzt ist wie spät? Halb vier, also gut, ich muss im Endeffekt in 5 oder 6 Stunden muss ich im Geschäft sein, das Los des Selbstständigen, muss ein bisschen was tun und dann morgen früh, beziehungsweise am Montag früh um 4 muss ich wieder bei der Arbeit sein. Ja. Und dann heißt arbeiten bis um 3 Uhr nachmittags und dann am Dienstag früh um 4 geht es weiter. Ich könnte es mir auch einfacher machen, ich könnte mir auch jemanden einstellen, aber... Der kostet wieder Geld. Ach, kotzt, ist das, war das Kotzen? Hast du es gerade gehört? Ja. Das war doch schon kein... Hat sich auch gehört wie ein Schwein. Ja, das ist süß, war so... Das Mikrofon ist großartig. Hier, warte mal, ich stelle es mal kurz ein bisschen mehr in die Richtung von... So, jetzt müsstet ihr alles hören. Alles, was irgendwie aus dem Schlafzimmerbereich vom Ricky. Vor allem, wenn der Ricky morgen erzählt, der hat überhaupt nichts mehr gecheckt, dass wir noch hier telefonieren, oder? Wahrscheinlich nicht, ne. Ich habe gestern noch 2 Stunden lang mit Dennis gesprochen. Was hast du gemacht? Wir sagen einfach gar nichts. Der wird morgen schon merken, was passiert. Shit. Metzger, Schwein, Geräusche. Ja, gut. Ja, gut. Aber ich könnte es nicht, ja. Also Schlachten und sowas, das wäre nicht so. Ich könnte es auch nicht. Ich könnte es auch definitiv nicht. Aber ich habe mittlerweile das Glück, dass es Organisatoren gibt, die mir die Arbeit abnehmen. Also, bei euch im Norden ist ja da ganz schöne Huren, muss ich ja schon mal ganz schön sagen. Wir sind Huren? Warum? Ihr seid Huren. Ihr seid Geflügel-Huren. Das hört sich an bei dem, Alter. Das hört sich bescheuert an, weil der da kotzt im Hintergrund. Aber ihr im Norden... Aber was heißt denn Geflügelhuren? Also, wie darf ich das verstehen? Holland ist ein kleines Land, richtig? Holler, ja. Und die Holländer haben 4 Geflügel. Und da der Platz in Holland nicht reicht, kommen die verfickten Holländer alle nach Deutschland. Und vor allem alle nach Norddeutschland bzw. Niedersachsen... Nordwärts von Deutschland bauen da ihre riesigen Geflügelhöfe. Wie groß? Riesigen. Ah, so, ja. Nochmal? Nee. Riesigen Geflügelhöfe. Ja. Und mindert im Endeffekt den Preis von dem ganzen Geflügelfleisch. Okay. Was gut für mich ist. Was wahnsinnig gut für mich ist, weil ich verkaufe seit ungefähr Anfang des Monats Geflügel von einer Geflügelfarm, die 20 Kilometer Luftlinie weg von mir ist. Kann im Endeffekt das Doppelte verlangen, obwohl es nur ein Zehntel mehr kostet und die Leute kaufen sie bekloppt. Hm. Verstehst du? Ja. Die Leute wollen regionale Produkte und ich sage, hey, ich biete 2 Geflügelfleisch an, entweder hier das Fleisch, was aus, kennst du Wietzen? Wietzen. Hast. Nee. W-I-E-T-Z-E-N. Weiß ich nicht. Eine Postleitzahl hast du die? Nee, ne? Leider. Ich würde diesen Computer gern. Ich guck selber. Wietzen. Wietzen. Geflügelhof Wietzen. Wietzen. Geflügel, da steht sogar. Ja. Du kennst doch bestimmt. Den Hauptsponsor. Das ist aber ganz schön. Niedenburger Geflügelspezialisten. Wiesen. Ah, nee, das ist Wiesenhof. Nein, du kennst doch bestimmt, ja genau, Wiesenhof, den Hauptsponsor von Werder Bremen. Ich finde aber Geflügelhof Wietze. Ist ein Riesengebäude. Ja. Bla, Wietzen, in Wietzen, ich weiß nicht genau, wo der Scheißhof ist, aber in Wietzen ist der größte Geflügelhof in ganz Europa. Ja, das sieht so aus, als sind das hier. Warte, guck mal. Zeig mal, sehr genau. Siehst du das jetzt? Siehst du das? Sehr schlecht, sehr schlecht. So? Ja, genau. Ja, genau. Man sieht keine Tiere, man sieht nur Gebäude und... Ja. Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Man braucht im Endeffekt einen halben Tag, um einmal um dieses Gebäude rumzulaufen, nur um nachher ein Geflügel von diesem Hof zu bekommen. Der Geflügelhof, von dem wir momentan unser Geflügelfleisch bekommen, der hat 2000 Tiere auf seinem ganzen Hof. Wie viel? 2000. Mhm. Der Hof, den du mir gerade gezeigt hast, in Wietzen, der hat 500.000. Stell dir das mal einfach nur bildlich vor, du fährst nach Wietzen, dieser Geflügelhof, der stand vor 3 Jahren noch gar nicht. Da kommen irgendwelche Idioten und sagen, hey, da hat es eine Fläche von 4 Quadratkilometern, da bauen wir einen Geflügelhof hin. Mitten in die Pampa. Da ziehen Leute extra, ist ja im Umkreis von Hamburg, da ziehen Leute extra von Hamburg aufs Land, um ein bisschen Ruhe zu haben. Und dann kommt der Europa größte Flügelhof von allem an die Stelle. Um einmal drumherum zu laufen, um diesen ganzen Geflügelhof, da brauchst du länger wie da brauchst du fast genauso lange, um wie einmal um Berlin rumzulaufen. 500.000 Hühner. 500.000 Hühner. So viel Einwohner wie Hannover hat. Richtig. Stell dir das mal vor, und da ist kein Schlachthof, kein gar nichts dabei. Die wird da einfach nur alle gezüchtet. Oder gefüttert oder was weiß ich. Nee, ich glaube, hier stand auch Geflügelschlachthof, oder? Geflügelschlachthof Wietze. Ist Schlachthof gleich dabei? Das weiß ich nicht so genau. Ja, Geflügelschlachthof Wietze. Wietze oder Wietzen? Wietzen. Wietzen, genau. Das war übrigens Wietze gerade. Wietze sagt er mir gar nicht. Liebenburger. Es gibt in Wietzen einen, das ist aber Wiesenhof. Ja, das kann schon sein, dass Wiesenhof da seine Finger drin spielt. Das kann ich nicht ausschließen. Das könnte schon wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich, ne? Wiesenhof ist auch ein Drecksverein, so ein verfickter Drecksverein. Ja. Da kann ich gar nicht genug davon bekommen. Da kann ich gar nicht den Hals genug davon kriegen, von diesem Drecksscheiß Arschlochverein. Warum, was hast du da so für Informationen? Ich kenne halt nur das, was wir so in den Medien, ne? Ja gut, ja, ich meine, ist alles Wietzen, Geflügel, blablabla, ist alles von Wiesenhof. Ja, könnte man sagen. Ja, da scheint die Sonne nicht arg viel weiter. Aber ich habe halt den Vorteil, dass bei mir im Süden, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, bei mir im Süden von Deutschland, es gibt einen Geflügelhof, 30 Kilometer östlich von meinem Fundort. Das ist der sogenannte Dangelhof. Das ist ein Dangelhof, das ist ein Familienhof. Auf diesem Familienhof arbeiten 10 Personen oder 11 Personen und davon ist eine Person fremd, der andere, der restliche Teil ist alles familiär. Die beliefern nur kleine Metzgereien, kleine Fleischereien und das war's. Also die haben im Endeffekt, die sagen sich im Endeffekt, wir könnten rein theoretisch einen großen Geflügelhof beliefern im Monat, machen uns aber lieber ein bisschen unabhängiger und beliefern nur lauter kleine Höfe, wie jetzt zum Beispiel uns und noch 1, 2, 3 andere im Umkreis. Und sagen einfach, okay, unser Geflügelfleisch ist was Besonderes, das gibt's nicht in jedem Großhandel. Und jetzt ist halt mittlerweile wirklich so, dass das quasi das Geflügelfleisch von diesem Hof 40% teurer ist, wie das Geflügelfleisch. Warte, was hat er gerade gespült? Ja. Das hörst du wirklich? Ja. Ich bin weg. Ja. Die Ohren haben schon seit langem, langem Freilauf, oder? Das ist ja, das ist Wahnsinn, dass... Ich habe sogar 60. Den Sound auf dem rechten Ohr, jetzt habe ich noch auf dem linken Ohr. Es sind über 60 Kilometer sind das. Bis Scheiße, ich höre nichts mehr. Jetzt? Heißt du mich? Oh, verdammt, ich muss die ganze Lupe rechts hören. Es sind 60 Kilometer bis nach Wietzen, von mir aus. In Wietzen ist der größte Geflügelhof in ganz Europa. Ja, das habe ich jetzt verstanden. 500.000. Fünf? Das ist so eine unglaubliche Zahl. Warte. Riesig. Sorry, dass ich damit jetzt anfange. Also eigentlich habe ich gedacht, okay, Samstag Mittag 14 Uhr, 14.30 Uhr habe ich Feierabend. Da fange ich erst am Montagmorgen wieder an. Die restliche Zeit, diese 36 Stunden, kümmert mich der ganze Dreck ein Scheißdreck. Aber wenn ich jetzt gerade nicht mit... wenn ich mich jetzt gerade mit einem halben Koch unterhalte... Ich bin doch gar kein Koch. Aber du hast im Catering-Service gearbeitet. Ja. Ja, hat er. Ich kann auch nicht gut kochen. Also nicht wie Ricky. Ich habe mich wirklich neulich gefragt, was eigentlich mit diesem Dieter auf sich hat. Und da habe ich Chris geschrieben, ich so, Chris, was ist das mit diesem Dieter? Ne? Und da hat er mir dieses Video, mir diesen Link geschickt. Großartig, habe ich mal bei Arbeit gezeigt. Jetzt geht's bei Arbeit auch immer. Dieter! Ja, ich schaue mal hinher, ja. Ja, ja. Ja, jetzt kannst du es günstig anbieten, weil du in der Nähe hast. Wietzen. Warum Wiesenhof scheiße ist, das hatten wir. Da waren wir stehen geblieben. Ich glaube, dass wir zwei kommen uns gerade nicht näher, was es angeht. Und müssen wir nicht weiterreden. Ich muss schon seit ich glaube, 2 oder 3 Monaten drum kämpfen, dass wir dieses regionale Geflügelfleisch bei uns anbieten. Und wenn jemand meint, er muss 3 Euro weniger bezahlen fürs Kilogramm Putenfleisch, und dafür lieber das von einer Massenproduktfirma Geflügelfarm nehmen, soll er das machen. Aber wir bieten beides an und mal schauen, was sich entwickelt. Hm. Wenn die Leute mehr darauf abgehen, okay, wir möchten lieber was Außergewöhnliches, wir zahlen lieber 30 Cent mehr fürs Kilogramm, dann bieten wir nur noch das an. Und wenn sie sagen, so billig wie es geht, dann kriegen sie ja die Knochen mit Schwarte und gut war's. Ja, ich esse ganz, ganz wenig Fleisch. Und mir ist es dann, also wenn ich Fleisch kaufe, dann. Ist es dir egal? Nee, egal nicht. Urteilsfrei, aber ist es dir egal, wenn du jetzt Fleisch kaufst? Ich kaufe ja meistens Geflügel, ne? Und ich glaube, ich war noch nie bei einem Schlachter und habe Geflügel gekauft. Ich bin ein totaler Supermarkttyp. Also ich habe mir auch nie so... Wenn ich Geflügel kaufe, dann meist das meistens nur zum Grillen oder sowas. Also das heißt nur zum Grillen, ne? Mhm. Und dann gehe ich halt in den Supermarkt und nehme da so ein Pack Geflügel Mexican Gedönse, weißt du? Aber du bist doch gelernter Koch, oder du bist doch gelernter irgendwie. Du ein scheiß Koch, ich habe überhaupt nichts mit Kochen am Hut, Alter. Was so ein Catering-Show ist, irgendwie warst du noch beteiligt in der ganzen Geschichte. Ja. Das ist schade, das ist echt schade. Ich sag ja auch nicht, dass das gut ist oder so, ne? Aber ich biete dir auch beides an. Also ich sag dir auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, seit 2009 kein Geflügel mehr gegessen, bis ich dieses Frühjahr mal auf diesem regionalen Geflügelhof war und wusste, okay, wenn ich Geflügel von diesem Hof kaufe, bei mir aus der Umgebung, habe ich kein Problem damit. Dann esse ich auch Geflügel von diesem Hof, aber ich esse kein Geflügel von Wietzen zum Beispiel. Ja, klar. Aber ich zum Beispiel Milch und so, kaufe ich immer regional hier. Milch kaufe ich immer hier von Hemmel. Ach, bei der Milch, da ist es wiederum, da sagst du ja, ganz ehrlich. Ja, die sind gleich um die Ecke hier und da kaufe ich es immer regional quasi, weil es sie halt auch bei Rewe und so anbieten. Mhm. Du Lutscher. Du springst voll auf ihn. Du springst auch dermaßen auf den Zug drauf, auf die ganze Scheiße. Diese ganzen verfickten Massenprodukt-Arschlöchhalter. Aber ist okay. Nein, aber ich war einfach noch nie bei einem Schlachter und hab da was gekauft. Ich war noch nie bei einem richtigen Schlachter, glaube ich. Gibt es das nicht bei euch in Langenhagen? Doch, klar, du wohnst Schlachter. Warte mal, du wohnst in Langenhagen oder wohnst du nur in Hannover und kennst den Christ? Nee, ich wohne in Langhagen. Bin geboren in Hannover. Wie groß ist es? Wie groß ist Langenhagen? Langenhagen hat ca. 55.000 Einwohner. 55.000 Einwohner? Ungefähr, ja. Es geht auch Langenhagen, also falls das Ortsschild kommt, Langenhagen zu Ende, zack, bis in Hannover. Also es ist direkt Region Hannover, also es ist direkt anliegend, ne? Ich bin in 10 Minuten mit der S-Bahn in Hannover am Hauptbahnhof, also. Könnte man sagen, dass Hannover und Wolfsburg eins ist? Nee, das ist ein ganzes Stück. Hannover-Wolfsburg sind über 100 Kilometer. Was macht denn der Chris? Der ist doch halb Hannoveraner? Ja, ich glaube, deine Familie wohnt in Wolfsburg. Ja, genau. Bei mir, meine ganze Familie wohnt aber bei Braunschweig. Aber mein Vater ist damals, mein Vater war bei der Bahn. Und wurde dann irgendwann versetzt hier nach Langenhagen. Und deswegen wohnen wir in Langenhagen. Aber ich bin auch schon in Hannover geboren dann. Und meine Schwester in Langenhagen zum Beispiel. Ach du Scheiße, ihr armen Schwein. Hallo, ist doch besser als in Braunschweig zu wohnen. Alles ist besser als Braunschweig. Kann ich nicht dort sein. Also ich fühle mich wohl. Ich habe auch zwar viel Assi-Pack um mich rum, aber ich denke mir, okay. Also die schlimmste Stadt ist Wolfsburg. Wolfsburg ist die schlimmste Stadt. Wolfsburg war ich mal 22 Stunden und das waren die schlimmsten 22,5 Stunden meines Lebens. Es ist die hässlichste Stadt, die es gibt. Es gibt einfach ein großes Einkaufszentrum. Ganz viele hässliche Häuser, Blocks drumherum gebaut. Viele Cocktailbars mit Happy Hour, damit du ja da bleibst. Ja, ein Kino und das war's. Ja, genau, okay. Genau. Direkt am Hauptbahnhof, das scheiß Kino. Ja. Da gucke ich an dem Cinemax, da gucke ich zum Beispiel am Dienstag Deutschland, weil ich muss ja um 22.30 Uhr generell anfangen, aber VW macht nach Abpfiff des Spiels, eine Stunde später muss ich anfangen. In der Stunde nach Abpfiff schaffe ich es natürlich nicht im Werk, also gucke ich im Cinemax. Es bietet sich an, genau, ja. Das ist ja kostenlos und besser geht's nicht. Ich habe noch nie Fußball im Kino geguckt, das wäre schon lustig. Das glaube ich auch, ja. Eine größere Leinwand auf die Entfernung wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Ich glaube nicht. Und beim letzten Spiel, da wusste ich dann nicht, dass sie das anbieten. Da war ich bei Wolfsburg beim Public Viewing, ne? Und ich hasse Public Viewing. Ich auch. Das ganze Gesindel da, diese ganzen 15-, 16-jährigen Möchtegern-Jogi Löws, ne? Die gehen mir so auf den Sack, ne? Diese ganzen Spacken. Ein oder zweimal im Jahr gehen sie ins Stadion und dann stehen sie genau vor dir und wollen alles besser wissen. Alles. Ich hab ja auch für 96 Dauerkarte. Und da hast du halt auch mal, es ist egal, wo ich im Block stehe, ne, ich habe immer irgendwo einen Agenten vor mir, hinter mir, links, rechts, ne? Irgendwo ist immer einer, der die ganze Zeit nur Scheiße labert, ne? Ah, meine Fresse. Ich mach mal die Balkontür zu. Ah, wie ist das Wetter bei euch eigentlich? Wir können eigentlich nicht klagen. Also es gab ein bisschen Nieselwetter heute Mittag, aber seitdem Bombenwetter. Also ich. Warte mal kurz, ich muss jetzt mal die Stöpsel rausmachen. Warte. Apollo 11, hören Sie mich? Apollo 13, wir sind abflugbereit. Okay. Oh, ich habe noch nicht Gravity geguckt, auch schön. Ein Riesenfilm, oder? Ja, ich habe ihn hier zu Hause, hier also auf 3D Blu-ray ich mir gekauft. Oh, schön, schön, schöne Sache. Abstand von deinem Gesicht bis zum Fernseher und wie groß ist der Fernseher? Warte, ich kann es ja zeigen. Ich drehe. Ja. Und dann. Okay. 55. Okay. 3D? Ja. Philips Ambilight 600 Hertz. Die Sache ist die, ich würde jetzt gern das Ding hier nehmen und das drehen und dir zeigen, was ich habe. Aber das wäre, dein Schwanz würde. Sorry. Nein, also Ich muss leider sagen, du hättest wirklich ins Kino gehen sollen. So, es hört sich an, aber der Film in einer geilen Soundqualität, in einem riesigen Kino mit tollen Bildqualität, das hätte den Film, es gibt ja diese ganzen verfickten Filmnerds, die von 1 bis 10 ihre Filme bewerten, wenn ein scheiß Filmnerd diesen Film bewertet und Gravity 7 von 10 gibt, dann hätte er, wenn er eine dementsprechend große Leinwand hätte, mindestens 8 oder 8,5 gegeben, weil die Größe ist schon entscheidend bei so einem Film, wenn die Qualität der Schärfe noch mit dabei ist. Ich finde zu Hause 3D besser als im Kino. Es kommt ganz aus dem Film drauf an. Ja, ja, klar. Es gibt einen Marvel-Film, der so nachbearbeitet ist, brauchst du nicht gucken. Vielleicht brauchst du auch sowieso nicht 3D. Aber Gravity, der war zum Beispiel, wenn sie dann weint und die Tränen fliegen, so, das sah schon ziemlich geil aus. In 3D. Ich war vor 4 oder 5. Oder, Gott, hörst du das? Ja. Hörst du das? Ja. Alter! Also, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so lange kotzen müssen. Der ist ja schon über eine Stunde da drin, oder? Die scheiße Monster Red Bull. Ich habe ja nicht gehört, was ihr davor so alles gemacht habt. Wir haben nur Cuba Libre getrunken und jetzt. Und die letzten zwei waren irgendwelche Monster Energy Drinks mit Wodka. Ich hasse Monster Energy, ne? Das kann ich nicht ab. Auch, ich wollte es auch Pull trinken, aber der gute Ricky wollte es nicht und jetzt kotzt er dafür. Ja, mein Gott, ist mir egal. Das Monster Energy, das ist mir einfach zu hardcore süß. Ich kann das nicht. Ich mag es auch nicht so. Naja. Wo waren wir? 3D-Filme, Gravity, gutes Kino, Filmnerds. Ich war am Osterwochenende. Am Osterwochenende ist Spider-Man 2 angelaufen. Habe ich noch nicht gesehen. Und ich war an dem Wochenende mit meiner Freundin in Nürnberg. Und meine Freundin hat das Pech, dass sie mich als Freund hat. Und wir nicht relativ viele freie Wochenenden haben. Dieses Wochenende war aber eins da davon. Und ich habe gehört vorher, dass in Nürnberg das größte Kino in ganz Deutschland, oder das zumindest das Kino mit der größten Leinwand, mit der schärfsten Leinwand in Nürnberg, ja genau, existiert. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren Samstagmittag nach Nürnberg, das sind 250 Kilometer von uns aus, bleiben wir da, gehen wir abends ins Kino, bleiben wir da über Nacht, am nächsten Tag gehen wir ins Stadion zu einem Bundesligaspiel und danach fahren wir wieder heim. Und ich muss schon sagen, wir waren da in diesem neuen Amazing Spider-Man im größten Kino oder im Kino mit der größten Leinwand von ganz Deutschland. Das war schon ein Mega-Erlebnis. Ich kenne ja nur dieses IMAX und sowas in Berlin. Da war ich zwar noch nicht drin, aber ich weiß, wo es ist. Und das ist, glaube ich, das zweitgrößte. Das ist das größte in Nürnberg dann scheinbar, ja? Ja, wahrscheinlich. Ah, ich kaufe übrigens noch was regional, fällt mir gerade ein. Kopfhörer, Sennheiser, sind wir gleich um die Ecke. Auch im Nebendorf. Ist da, wo Hemmelmilch ist auch gleich um die Ecke, ist da Sennheiser. Den Scheiß will ich nicht hören. Ja, okay, weiter. Ja, bei mir ist so das Problem momentan mit Kino, seitdem ich in der Dauernachtschicht bin, weil ich um 8 Uhr los muss, ne, kann ich nur so zum Beispiel 17 Uhr Vorstellung gehen und dann auch nur, wenn sie keine Überlänge haben, ne. Die meisten können aber um die Uhrzeit nicht. Und am Wochenende sehe ich es halt einfach nicht ein, für einen 3D-Film und so 16, 17 Euro zu bezahlen, sowas, ne? Wenn der noch Überlänge hat und so, und 3D-Aufschlag und so, oh nee. Sehe ich einfach nicht ein. Dafür warte ich lieber und kaufe mir die Blu-ray für, ne? Ist schon wahnsinnig, wenn man überlegt, dass man für 13,50 Euro den Scheißfilm alleine, beziehungsweise zu zweit für 27 Euro einen Film im Kino anschauen kann, oder man bezahlt 24 Euro und schaut und lädt, oder wartet noch ein Dreivierteljahr und lädt sie dann auf Blu-ray aus. Ja. Ist nicht so fein. Das war zum Beispiel so Spider-Man. Den ersten Spider-Man hatte ich halt auch auf 3D Blu-ray hier. Da habe ich gesagt, dann warte ich halt und hole mir den auch dann auf Blu-ray. Hast du ihn gesehen mittlerweile? Nee, ich habe noch nicht gesehen. Ist der noch nicht draußen, ne? Ich glaube nicht, aber ich sag dir eins, ich konnte es nur sagen, weil wir diesen Teil im Endeffekt im größten Kino Deutschlands gesehen haben, in 3D, Was ziemlich geil war, man hat halt im Endeffekt 27 Euro bezahlt für zwei Karten in 3D. Und man bekam keine Brille, man kam im Endeffekt, man lief in diesen Saal rein. Der Saal war so groß wie ein Fußballstadion. Man musste erstmal irgendwie gucken, ob man seinen Platz findet. Und dann liegt halt im Endeffekt deine 3D-Brille auf deinem Platz. Ach so. Finde ich schon eine coole Sache. Mhm. Dann läufst du im Endeffekt mit deinem Getränk und mit deiner Popcorn zu deinem Platz. Siehst du, oh cool, tust dein Getränk in den Getränkehalter rein, nimmst deine Brille, setzt sie auf, setzt dich hin und schaust dir dieses Ding an. Und es ist halt auf einer wahnsinnig großen Leinwand und vor allem dann auch einen guten Film. Mhm. Also ich weiß nicht. Ich freue mich ja, die alten Spider-Man-Filme fand ich ja nicht so gut, weil ich habe halt damals die Comics gelesen und es stimmte halt einfach gar nichts in diesen Dingen. Ne? Es fing ja allein damit an, dass die Fäden bei ihm einfach so aus der Hand kamen und so. Da habe ich mich immer gefragt, warum macht man sowas, ne? Wenn es doch gar nicht so war, also wenn es doch gar nicht in den Comics so ist. Und es wäre doch immer das ist auch immer so ein Ding, alle, was mache ich jetzt oder sowas. Oder es funktioniert nicht, kann man immer mit einbinden oder sowas, ne? Sind die neuen realistische, wo sich ja, quasi diese Armatur. Vor allem auch viel mit. Also irgendwann wird ja Spider-Man ja richtig abgedreht, so mit Klonen, mit Spider-Man-Klonen und so, und dann für Identitätskrisen und so. Das ist ja richtig, auch richtig traurig und sowas, Spider-Man und sowas geworden damals, in den Comics. Und das fassen die neuen Filme besser auf, zumindest der erste. Und der zweite soll ja noch mehr in diese Liebesgeschichte mit ihm reingehen und sowas alles, ne? Der hat es überhaupt gar nicht gesehen. Okay. Also schauen die an, weil, ist eigentlich so ein bisschen eine ganz angenehme Verbindung von diesem Love Interest zwischen Spider-Man und sein Mädel und diesem ganzen Action Comic-Gedingsen. Schauen dir wirklich, ja, das ist ein toller Film. Je größer die Leinwand, wenn Jamie Foxx als Elektro ausartet, desto besser. Ja, da freue ich mich schon drauf. Das sind viele Filme, die ich halt immer noch gucken muss, oder ich habe auch schon noch massig Blu-rays hier liegen, die ich noch nicht gesehen habe. Die ich noch gucken will. Schaust du gerade in deine DVD-Sammlung oder was war das? Ja, das war so. Ich habe wirklich so alle DVDs, die so stehen, ne? Hochkant, die habe ich gesehen, und die so quer liegen, die will ich noch gucken, ne? Und das sind noch einige von den Blu-rays. DVDs habe ich eigentlich alle geguckt. Aber Blu-rays-Dinge noch einige. Jetzt habe ich gerade eine neue Serie wieder angefangen, Southland. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Kenne ich, aber habe ich noch nicht gesehen. Nee. Ja, nee. Habe ich jetzt gerade jetzt 3 Folgen von der ersten Staffel geguckt und ja, war ganz gut. Gab es halt die erste und zweite Staffel zusammen für einen Zehner. Den gönne ich mir mal. Mhm. War ganz angenehm. Ich weiß gar nicht, was meine letzte... Ich war eigentlich bis vor 3 Monaten ein riesiger Walking Dead-Fan. Habe ich die ersten 3 Staffeln gesehen, bis jetzt. 4. Staffel noch nicht. Ich habe die 4. Staffel auch gesehen und die war jetzt im Endeffekt im November oder so vorbei. Und bisher hat es jede Staffel geschafft, mich zu hooken, zu sagen, hey, die nächste Staffel, die haut dich um. Und mein Glück war bisher immer, dass ich quasi jede Staffel, nachdem es zu Ende war, konnte ich die nächste Staffel anschauen. Mhm. Und die 4. Staffel, die jetzt zu Ende ist, die haben sie jetzt im Endeffekt gezeigt und ich habe sie gesehen, denke mir, okay, aber so der Reißer ist es nicht. Also, mir egal, was da jetzt kommt, das juckt mich nicht so, aber das kommt eigentlich sehr, sehr selten vor. Ich weiß nicht, Californication, sagt ihr das was? Ja, meine Lieblingsserie. Die 6. Staffel, ich habe die ersten 5 Staffeln auf was habe ich hier? 1, 2, 3, 5, ja, 6. Staffel habe ich jetzt gesehen, ja. Also quasi die 5. Staffel endet damit, dass David Duchovny im Frieden ist mit allen, in seine Wohnung geht nach New York und seine Ex-Freundin ihn irgendwie überfällt, mehr oder weniger. Genau, nach dem Motto, so, untermischt da. Genau. Vergiftet er. Genau, und das ist Ende. Ja. Und das war das Letzte, was ich weiß. Und ich weiß, dass bei Fox mittlerweile die 7. Staffel läuft im Original. Aber ich habe die ganze 6. Staffel nicht gesehen, deswegen kann ich mir die 7. Staffel nicht anschauen im Original zwischendrin. Ich gucke immer alles auf Deutsch, ich mag das nicht auf Englisch, weil ich dann immer so ganz viele Sachen dabei sind, die ich nicht raffe. Ich hasse es. Ich hasse alle Verfickten und ich sag's jedes Mal und ich werde es auch jedes Mal sagen, diese verfickten, warte mal, sieht man mich ja irgendwo? Ich muss mich jetzt hier kurz hier selbst beweihräuchern. Oh, warte mal, hier. Ach, hier bin ich. Ich sehe dich. Hier bin ich. Warte mal, ich will mich selber dabei sehen. Ja, Alof, ich. Warte mal, hier, da. Okay. Ich hasse diese verfickten Arschlöcher. Diese verfickten, blöden Wichser, die meinen, schaut nur alles im Original, weil der schauspielerische Wert, der verliert so viel, wenn man es im synchronisiert. Genau. Das würde Chris zum Beispiel sagen. Fickt euch ins Knie, ihr Wichser. Ich habe schon so viele verfickte Podcasts angehört, wo sich die Leute darüber streiten. Ach, der musst du im O-Ton gucken. Den musst du im O-Ton gucken. Genau. Und dann haben sie aber dann haben sie darüber diskutiert, ging es jetzt darum in X-Men oder ging es darum in X-Men? Haben die jetzt die Menschen getötet oder haben die nur die Klone getötet oder nur die X-Men getötet? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das müssen wir nochmal anschauen. Genau, ja, müssen wir nochmal fickt euch einfach, schaut es im Deutschen an. So schlecht ist es nicht. Seid nicht so blöde, sture Wichser. Schaut es euch an und schaut es euch in Deutschland, wenn es euch nicht passt, schaut es im Original nochmal an. Ja, also ich guck eigentlich alles auf Deutsch, weil weißt du was? Die Tonqualität ist ja auch viel besser, eigentlich. Weil es wird ja wahnsinnig vielen Filmen. Genau, in wahnsinnig vielen deutschen Filmen. Ich habe diese Woche mit meiner besseren Hälfte, was haben wir angeschaut? Da geht noch was. Das ist so ein okay. Film mit Florian David Fritz oder so. Keine Ahnung. Vincent Wilmer. Ja, den habe ich mal gehört, den Namen. Den Titel, den. Ich will jetzt gerade auch wieder. Ich kann so Schauspielernamen kann ich mir ganz schlecht merken. Florian David Fitz ist so ein Typ, der spielt so ein Typ, der flucht, so ein Typen, der Tourette. Der das Tourette hat und über alles schimpft und so und dann von seinem Vater ins Heim geschickt wird und dann mit einer Frau ins Heim geschickt wird, die magersüchtig ist und mit so einem Typen, der das Fluchen absolut hasst. Bla bla bla. Auf jeden Fall, da gibt es einen Film, einen deutschen Film, wahnsinnig witzig, der heißt Das ist genug oder Wir haben genug. Irgendwie, keine Ahnung. Das ist ein toller Film. Das ist ein deutscher Film und in diesem Film geht es im Endeffekt um drei oder vier Personen. Aber dieser Film hat ein Problem. Ich habe den Film angeschaut mit meiner besseren Hälfte und wir haben uns einen Beamer gekauft. Das ist so ein Rückwandbeamer, quasi ein Beamer, den du nur 15 cm von deiner Leinwand aufstellen musst. Da kaufst du eine Leinwand dazu und dann hast du hier irgendwie 180 cm diagonal. Wahnsinnig tolles Bild. Und dann, den haben wir quasi in unsere Wohnung reingestellt und wir haben so eine große Panorama-Fensterwand bei uns im Zimmer. Und da können wir uns quasi auf so gemütliche Rattan-Lounge-Möbel auf die Terrasse legen und quasi den Film anschauen, der in der Wohnung läuft auf dieser großen Leinwand. Mhm, cool. Genau das haben wir gemacht und das machen wir schon die ganze Wärme, das ist großartig. Ich komm, keine Ahnung, frühestens um 6 Uhr heim, der Beamer steht, die Leinwand steht. Das Bier ist kalt. Richtig, ich drücke nur auf Start und schaue mir die erste Halbzeit gemütlich in meinem Lounge-Möbel an. Wenn Halbzeit ist, gehe ich duschen, nach der Dusche bin ich fertig, leg mich dann wieder in die Lounge-Möbel und schauen wir den Rest von an. Ach, nimmst du es immer auf und dann guckst du quasi zeitversetzt dann immer, oder was? Nö, ich komme gerade immer so. Ach also so, okay. Wenn es sich nicht anders ergibt, dann mache ich das so, aber im Grunde genommen schaue ich so, dass ich quasi... Ach, wenn man 5 Minuten mal verpasst, ist auch nicht so schlimm, meistens. Ganz, ganz ehrlich, Costa Rica... Wenn es gerade in Deutschland ist, dann... Costa Rica gegen Italien, kennst du Wayne? Wayne juckt's. Wayne Wonder? Rousey Wonder, genau. Aber, interessiert mich in Endeffekt einen feuchten Scheiß, ich möchte einfach nur einen gemütlichen Abend haben und wenn es eine Freundin gibt, dann sollte die auch nicht irgendwie nur im Hintergrund rumspringen und bisschen frische Luft schnappen und so und alles wunderbar. Mhm. Also, ich kann nicht klagen, was das angeht. Beim Ricardo und beim Chris und beim Philipp und beim El Pocho weiß ich nicht genauso, wie da das Bedürfnis ist, unbedingt für neuen Konsens zu sorgen. Ja, und ein bisschen O-Ton-Gedönse. Ganz viel zum Beispiel, als ich Sopranos gesehen habe oder sowas, ne? Ey, wenn ich da auf O-Ton gemacht habe, ne? Da hab ich ganz so Sprichwörter und sowas. Nichts verstanden. Das raffst du nicht. Nichts verstanden, genau. Diese Sprichwörter und diese, ja, wenn ich hier jemand sage hier, keine Ahnung, die sagen auf Englisch ein Sprichwort wie der Flügelvogel fängt den Wurm, dann verstehe ich zwar das, was sie sagen, aber ich raff die überhaupt nicht, warum sagen die das jetzt? Das ergibt gar keinen Sinn. Weißt du? Da kannst du noch so gut Englisch können, wenn du nicht da lebst und das, wie das gesprochen wird und ja, manche Leute, Sachen beziehen sich einfach auf welche Slang und wo die herkommen und so und das raffst du überhaupt nicht. Ja. Mich stört's eigentlich. Also soll jeder im Endeffekt selber gucken und denken und meinen, wie er will. Und schade ist im Endeffekt nur, dass du dann quasi jetzt Sherlock, kennst du Sherlock? Ja, habe ich jetzt die dritte Staffel jetzt letzte Woche zu Ende geguckt. Letzte Woche, das heißt auf ARD oder auf CD? Nee, ich habe auf DVD, auf Blu-ray habe ich sie gekauft gehabt. Okay, also im Endeffekt kam ja schon, die dritte Staffel kam ja schon im Januar oder im Februar. Also in England. Im Original, genau. Und ich wollte ja, also, wenn du ein bisschen Fan-Fiction warst, wolltest du ja unbedingt wissen, wie sich diese ganze Scheiße auflöst. Ja, warum er jetzt noch lebt, meinst du jetzt? Genau. Und es war ein bisschen schade, weil man halt im Original hat man schon die Auflösung im Januar und wie es passiert ist oder wie die Auflösung war im Endeffekt im März, April, Mai, Juni kam das viel später. Mhm. Da war ja hier Pfingsten. Pfingsten war ja die Erstausstrahlung hier im ZDF und dann eine Woche später so kam es dann auf DVD ja raus. Christi Himmelfahrt kam, glaube ich, der erste Teil. Christi Himmelfahrt, irgendwie sowas. Genau, und an Pfingsten kamen dann die nächsten beiden Teile. Ich habe nur meiner Mutter jetzt, ich habe die ersten beiden Staffeln gab es in so einem Pack, habe ich ihr auf DVD geschenkt gehabt, sag ich hier, weil die guckt dann immer auch auf Tatort und sowas alles. Mhm. Und die guckt, macht es an und nach 5 Minuten sagt sie, das ist der Mörder und meistens stimmt's auch, ne? Da habe ich gesagt, Mama, hier, Sherlock, guck dir das mal an, da weißt du nämlich überhaupt nichts vorher, da kannst du vermuten, was du willst, ne? Das raffst du sowieso nicht. Aber in welchem Teil, das weiß man auch in keinem Teil, wer der Mörder ist, weil der Mörder gar nicht auftaucht. Ja, das ist, ich sag, da kannst du mal versuchen, so ein Rätsel da zu lösen. Ja, mal gucken. Ich glaube, Januar 2015 kommt dann die. Ja, irgendwas hast du ja gesehen. Wollte noch irgendwie Prequel oder sowas? Was hat vor? Oder irgendwas dazwischen, irgendwas ganz anderes, was abgedreht ist, wollen sie noch machen, irgendwie. Hab ich nur gelesen, aber das 2015 und glaube 2016 soll das ausgestrahlt werden oder so, oder? Ach, weiß ja, ich gut. Nicht. Und 2017 dann auf Deutsch oder so, das kommt, wer weiß. Keine Ahnung. Dauert auf jeden Fall noch ewig. Ricardo, lebt er noch? Lange nichts mehr gehört. Wer? Der Ricardo. Der Ricky. Der Ricky. Ich könnte mal gucken, aber ich glaube, die Suche wäre relativ erfolglos. Der wird einfach irgendwo in seinem Bett pennen und. Ach so, ist nicht mehr kotzen? Nee, ich habe ihn schon lange nicht mehr gehört. Entweder schläft er mit der Schüssel am Arm oder er schläft irgendwo anders ohne Schlüssel und denkt sich, so wild war es gar nicht. Keine Ahnung. Ja, ansonsten, was habe ich? Ich habe ja auch hier, siehst du das an der Wand hier? Hängt ja auch da. Das ist eigentlich The Walking Dead. Sopranos. Links, warte mal, das links davon ist Walking Dead. Ja, das ist The Walking Dead. Mhm. So. Staffel, welche Staffel ist das? Von der ersten Staffel, glaube ich, irgendwo. Da, wo er in die Stadt reitet, wo links ganze Autos rausfahren. Und dann fahren da die. Und er reitet in die Stadt rein. Nach Atlanta war es. Und hier Sopranos. Ich glaube, das war das Cover von der letzten Staffel, glaube ich. James Gandolfini, ja. Und da hängt noch Boardwalk Empire hängt da noch. Das kenne ich gar nicht. Habe ich die erste Staffel, glaube ich, gesehen. Ja, hat mich da ordentlich mit dem Hocker gerissen, aber das Poster war cool. Ja. Ja, so Filmposter oder so, das ist bei mir alles leider schon lang. Und da hängt Star Wars. Das Wichtigste. Star Wars, ist es Empire Strikes Back oder ist es. Nee, das ist ganz der erste. Die Rache der Schrottplatzschlampen. Neue Hoffnung. Ja, das war schon. Star Wars habe ich ja. Star Wars ist für mich. Star Wars. Und Rocky, das sind so Filme, die kann ich immer gucken, ne? Egal, wenn ich überlegen muss. Egal welchen Rocky oder. Ja, ist völlig egal, kann ich alle immer wieder gucken. Ich lade so. Rocky und Star Wars kann ich immer gucken. Ey, im Endeffekt ist zwar Rocky doch immer dasselbe, nur der der Gegner ist ein anderer. Die ganzen 80er Jahre ist nur das Gleiche. Ne? Entweder kämpfst du gegen Außerirdische, gegen den größten Boxchamp oder gegen sonst irgendwie was Übermächtiges. Aber die 80er Jahre bestimmt im Endeffekt so, hey, du bist nur der kleine Dicke und alle anderen sind größer. Ja, das war doch, haben sie doch bei diesem beim Plauschangriff oder so, bei dem wo sie Podcasts über Tom Cruise gemacht haben und haben gesagt, die ganzen alten Tom Cruise Filme ist immer dasselbe. Er ist der junge Wilde, total talentiert, macht aber nur Scheiße, dann reißt er sich zusammen und wird der ganz große Held. Ja. Immer dasselbe, egal ob das bei Top Gun oder Die Farbe des Geldes oder was gab's noch alles. Es war immer dasselbe, immer der junge Wilde und am Ende ist er der geile Typ. Ja. Der geile Magger. Ja. Immer dasselbe. Ich muss kurz pingeln, warte mal, siehst du mich eigentlich? Ich weiß gar nicht. Boah, ja, ich sehe dich doch. Warte mal, ich kann nicht hier. Oh, warte mal, da. Warte mal. Da. Weißt du? Du musst irgendwas jetzt machen, jetzt keine Ahnung. Ja, ich sitze hier. Und was machst du währenddessen? Willst du wissen, was ich eigentlich gerade die ganze Zeit mache? Ja, ich würde es gerne wissen. Ich hole mir einen runter. Nein. mit einer Hand? Ich hatte mein Panini-Album voll hier von der WM jetzt, ne? Und ja. Ich hatte von der 2012 hatte ich gar nicht, ne? Die anderen davor habe ich auch gehabt. Als 2012 habe ich irgendwie ignoriert. Und dann habe ich mir bei eBay das Album gekauft. Ach du Scheiße, echt, ist ja ekelhaft. Von das sehen und packe jetzt, sortiere gerade die ganzen Bilder die ganze Zeit nach Nummern, dass ich dann alle nacheinander einkleben kann. Und wie viel Özil hast du bisher? Özil habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Weiß ich nicht, müsste ich mal gucken. Hier, wo ist denn Deutschland? Ah, hier. Und hier, Philipp Lahm, neuer Gruppenfoto. Nee. Von 2012 oder von 2014? 2012. 2014 habe ich voll. Du hast 2014 voll. Jo. Ich hab einen Kumpel, der hat mehrere Kioske und der tauscht da auch immer, ne? Also ich kaufe immer ein Paket und die mal fehlen, sage ich ihm Bescheid, hier die und die Nummer fehlen mir. Und dann sagt er seinen Leuten Bescheid und dann sage ich, ja, alles klar, habe ich, bringen sie mit und dann fertig. Ganz einfach. Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, ich hab heute noch ein schlechtes Gewissen, weil ich mal im Alter von 10 oder 11 Jahren meiner Mama 20 D-Mark aus dem Geldbeutel geklaut habe und mir 40 Päckchen Panini Arschloch fickt euch ins Knie, Jahrgang 92 EM Päckchen zu klauen mit Thomas Hessler und Thomas Berthold. Leckt mich am Arsch, gegen verficktes Dänemark im Finale, nur Zweiter geworden. Ich habe das Album von 2012, gab's hier dieses Hardcover-Album und mit drei solchen kompletten Paketen, ich glaube für fast 20 Euro habe ich das ersteigert oder so bei eBay. Mhm. Ekelhafte Wichser. Geh pissen. Ja, sorry. ich sortiere. Warte mal, ich kann dir leider gar nichts. Oh, es ist 4 Uhr. Ich würde gar nicht hier einschalten, dass hier irgendwann was passiert. Hast du auch diesen Fight Pass bei UFC? Nee, ich gucke das gar nicht groß. Ich verfolge das eigentlich nur durch einen Podcast und immer so ein bisschen, wenn ich irgendwo was sehe oder so, aber. Okay, verspreche mir, dass du einfach dran bleibst. Ich geh kurz pinkeln. Ja, ich bin hier. Kleb irgendwas ein oder so, ich bin gleich wieder da und dann versuche ich das hier auf 4:30 oder so umzukurbeln, damit ich irgendwie aktuell bin, weil warum hocke ich denn hier noch echt? Es ist 4:30. Ist was? 4:30 schon? Bin gleich wieder da. Ja. Ganz ehrlich, hast du auch gerade gekotzt? Nein, aber. Es tut mir wahnsinnig leid, aber. Der gute Ricky. Was? Der gute Ricky hat gedacht, es war so ein toller Abend, den würde ich mir noch mal gern durch den Kopf gehen lassen. Hey, why not? Why not, genau. Jetzt habe ich hier zwei so Pizzastücke. Liegt der jetzt noch auf dem Klo oder was? Und hat der noch gekotzt? Ja, mit einem Wäschekorb. Liegt er auf dem Klo und wartet, bis alles vorbei ist. Ach so, der war da Ich habe im Endeffekt in seiner Küche, in sein Waschbecken gepisst, weil er einfach alles andere besetzt hat. Er wird es nie erfahren, wenn du es nicht sagst. Nie, niemals. So wie nur diese Scheiß, was war das? Ich würde gern so ein bisschen. Oh, was ist da los? Gib mir noch kurz 2 Minuten, ich würde hier kurz UFC schauen. Aber ich habe keine Ahnung, gönn dir einen Schluck Cola oder so. Ich habe. Ich habe noch Rucola, ohne Ende, unangekotzt. Oh, schön. Meine Teile sind angekotzt mittlerweile. Ich muss noch kurz schauen, warte ganz kurz. Ruf einfach mal den Dennis an, guck, oder vielleicht schon mittlerweile oder noch wach ist. Wer? Was? Wo? Wach? Den Dennis anrufen. Ich bin Dennis. Den Chris anrufen. Also, ruf doch jetzt nicht an. Ruf ihn einfach mal an. Nein, ich ruf den jetzt nicht an. Ruf ihn doch einfach an. Er hat doch seine Freundin da liegen und alles. Ist doch wurscht. Ist doch nur die Sandra. Sandra ist sie, gell? Ja. Scheiß auf die Sandra. Ruf sie an. Du wohnst doch 100 Kilometer weg oder so davon. Nein, ich ruf sie jetzt nicht an. Warum denn überhaupt? Dann warte einfach kurz, ich muss kurz, ich habe hier einen scheiß Bildschirm mit 48 Zoll, der mir 2 scheiß Gesichter mit Whiteman gegen Machida zeigt, aber ich komme nicht weiter. Gib mir einfach kurz 1 Minute. Ja, mach. 1 Minute. Was sehen wir da? Wir sehen Panini-Tütchen. Ja. Und wir haben, wen haben wir drin? Ein Stück vom Stadion. Ja. Frankreich, 1984, Gruppenfoto. Mhm. Für den Arsch. Donetsk, irgendeine Statue. Auch für den Arsch. Oh, ein glanzkolorreicher Spieler. Portugal, Pepe. Oh, ja, hat definitiv sein Teil beigetragen bei der ganzen WM. Alter, willst du mal wissen, wie Zlatan Ibrahimovic 2012 noch aussah? Richtig krass. Was für ein Milchbubi. Richtig krass, oder? Mhm. Ja gut, ich meine. Wie alt ist denn der? 81. Kann ich sagen, Anfang 30 oder so wird er sein. Alter, richtiger Milchbubi damals noch. Das ist gerade mal 2 Jahre her. Wann war das? 2012? Ja. Hat er auch ganz schön gemacht. Anfang 30 war, der war 30 zu dem Zeitpunkt. Sah aus wie 18. Naja. Naja, nicht ganz. Wo ist eigentlich mein Wodka ist weg. Mein Freund ist weg. Wo ist dein Freund? Mein Freund? Mein Freund ist schon im Bett. Dein Wodka-Freund. Mein Wodka-Freund ist hier irgendwie... Der kotzt gerade nackt im Schlafzimmer. Und deiner? Meiner steht in der Küche. Nackt. Aber solange man stehen kann, kann er uns das Trinken bringen. Verdammt, echt. Deiner nicht? Nee, meiner sitzt nackt auf der Kloschüssel. Und ich trau mich gar nicht mehr rein. Es riecht bestimmt auch gut da, oder? Weniger. Er hat nicht so viel gegessen. Ach so, nur Flüssigkeit. Er hat ja auch seine Diät gemacht, seine Weight Watcher-Geschichte seit Dezember und hat relativ viel abgenommen. Die Frage ist nur, ob er viel abgenommen hat durch seine Weight Watcher-Geschichte oder durch sein vieles Joggen, durch seinen vielen Sport, den er gemacht hat. Das wird beides seinen Teil beitragen, ne? Oh fuck, warte mal, wo bist denn du jetzt? Warte mal, hier. Jetzt, ja, jetzt habe ich wieder. Okay. Hola. Es waren 18 Programme geöffnet. Ich muss irgendwie hier noch eins drauf drücken. Das hat ja alles kein. Kein. Es gibt nur einen Touchscreen. Egal, ja, meine bessere Hälfte hat gemeint, die muss sich irgendwie besser ernähren. Und ist auf dieses Weight Watcher-Ding umgestiegen und im Umkreis von unserem Freundeskreis haben das viele gemacht und ist da halt einfach mit reingekommen. Hm. Und läuft, oder? Bei ihr weniger, bei mir schon. Ich hab's ja auch gemacht gehabt. Ich habe auch ein paar Kilo runter. Mhm. Und ja, aber jetzt nicht mehr. Ich habe da irgendwie. Jetzt habe ich momentan so ein bisschen wieder die Lust verloren, aber ich halte das jetzt wieder. Ich bin jetzt von. Ich hatte 106 Kilo. Bin jetzt auf 95 runter. Das war schon mal ganz schön ein Stück. Und war es schwer für dich? Nee, eigentlich gar nicht. Und warum denn aufgehört? Bei 100 oder bei 94? Weil ich einfach gerade keinen Bock mehr hatte. Irgendwie ständig dieses Eintragen da und so. Irgendwann weiß man auch einfach, was man essen kann und was nicht, ne? Mhm. Was wie viele Punkte ungefähr hat. Man weiß ja ungefähr, was man isst, ne? Und dann kam einfach diese... Ja, irgendwann... Ich hatte einfach keinen Bock mehr, diese Scheiße... Ich hab da auch gar nicht mehr dran gedacht, das einzutragen und so. Und irgendwann habe ich gesagt, so, das ist Schluss. Hab mich da auch gelöscht, weil das ist ja auch gar nicht... Ich habe es halt 2,5 Monate gemacht, dann habe ich mich gelöscht, weil dann wird es ja wieder teuer, weißt du? Ja, kostet, ich glaube, 17,95 oder so im Monat. Irgendwie sowas, da habe ich gesagt, ah, my ass, und dann, ja. Ja, Ich würde jetzt ganz gerne wieder ein bisschen mit Fußball anfangen, weil einfach laufen, da hasse ich wie die Pest. Also es gibt nichts, was ich mehr hasse, als einfach nur laufen. Bei der Bundeswehr auch, ich habe es gehasst, ne? Von die, da musstest du ja, ne? Ich glaube, ich bei die ganze Energie, die sich gerade in dir anstaut, das ganze Negative, das ganze Furchtbare, das ganze fickt euch alle, ich will's jetzt heute Abend raushauen, behalt's kurz für dich, weil ich muss kurz mir Schnaps holen, ich muss kurz Eis holen, ich muss kurz Monster irgendwas holen, und wenn ich wieder zurück bin und diese Stöpsel im Ohr hab, dann explodiere ich. Dann lass alles raus. Aber genau in der Zeit Staus an. Ich habe so einen großen Kopf. Ich kann alles, was du dir in dir aufnimmst, speichern und dann haus raus, okay? Aber warte kurz. Ganz kurz. Ja. Hör. Das Fenster schräg links von dir. Da, die Richtung. Ja. Ist bei dir, ist schon so hell bei dir? Schon richtig hell, ja. Also, wo ist eigentlich diese Kamera? Wo ist eigentlich diese fucking Kamera? Ich kann ja mit dir auf den Balkon gehen. Ich würde ja gern. So, warte. So, sieht so aus. Da geht die Sonne auf, da hinten. Ich bin beeindruckt, wenn du mich verstehst. Ja, ich höre dich. Ganz normal. Mit Kopfhörer drin. In Hannover geht, oder in Langenhagen, geht die Sonne auf, definitiv. Ja. Bei euch ist es nicht dunkel, was? Ja. Crazy. Naja, ich verspreche dir, irgendwann kommt es auch zu euch. Dankeschön. So, Sport. Ich hasse Laufen. Dieses stumpfe Laufen, ne? Ich muss bei der Bundeswehr, muss ich auch immer einfach nur beim Laufen auf den Boden gucken und einfach laufen. Sobald ich nach vorne gucke, ne? Da vergeht's mir einfach. Du warst bei der Bundeswehr? Ja, bei der Marine. Immer noch. Du bist doch völlig besoffen. Nee, du bist völlig besoffen. Nee, ich glaube, du bist nämlich völlig besoffen. Nee, ich glaube, du mit deinem scheiß Rosensaft. Du. Mit deinem scheiß Rosensaft bist du dermaßen besoffen. Ey, Freundchen, wenn, ist über Punika bei Kiki Orange, Alter. Also wenn, als ich könnte dich noch heimfahren. Ich könnte nach Langenhagen fahren und dich nach Hannover fahren und dann wieder nach Kirchheim-Wendlingen fahren und mich wird keiner verdächtigen, dass ich betrunken fahre. Weißt du warum? Weil es bei uns noch dunkel ist, da interessiert es keinen. Ja, genau. Wenn es dunkel ist, ist die Polizei nämlich auch noch im Bett. Ne? Ey, oh fuck, ist da viel Schnaps drin, das ist ja ekelhaft. Aber wer macht denn so mit? Ja, ich. Es gibt kein Monster mehr. Uah. Ich trinke doch keinen Schnaps alleine, das ist ja ekelhaft. Aber du bist froh, dass ich da bin, ne? Ja, dermaßen. Ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Ich müsste hier dieses scheiß UFC angucken, ohne zu wissen, wer da kämpft. Und dann morgen dem Ricky berichten oder ihm zu spoilern. Hey, der hat gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wer da seit 3 Stunden kämpft. Und es ist mir auch scheißegal, aber ich könnte ihm alles sagen, wenn der mir gerade wird sich ankotzen wie die Sau. Ich gucke das ja auch gar nicht. Ich finde nur die Misha Tate, finde ich heiß. Aber die kämpft doch schon ewig nicht mehr, oder? Ja, die kämpft bestimmt irgendwann wieder. Aber ich finde die richtig heiß. Also die finde ich, ich folge dir auch auf Twitter und so, was ich mir so, die finde ich schon. Ja, aber ist Ronda Rousey nicht scharfer? Nee, überhaupt nicht. Die finde ich, die hat keine Ausstrahlung, die hat keine Titten, die hat keinen Arsch, die hat, ey, das ist ein Typ, Alter. Ich finde die total, ich finde die so. Wow! Alter Schwede! Ich weiß nicht, wie viel du von UFC siehst, aber leck mich mal, ich habe gerade Knockout gesehen. Im Zauber! Siehst du, was ich sehe, oder? Ich sehe gar nichts. Okay, dann ist ja scheißegal. Ja. Also der eine in der roten Hose hat der andere in der blauen Hose umgehauen. Nee, das glaube ich nicht. Jetzt erzählst du Quatsch. Einfach so. Ich glaube, du einfach so. Einfach so. Das ist frech. Bam, der Mann mit der blauen Hose, der hat einfach den einfach umgehauen, den in der roten Hose. Darf der das? So. Mal los. Die Frage ist bei der ganzen Geschichte. So, den Teil hier. Den Teil hier. Den hier. Den hat er tätowiert. Der hat den Teil tätowiert. Den Teil hier. Ja, und warum? Also, findest du das schlimm, oder? Nein, aber ich meine nur. Warum? Warum? Find das schön. Für einen Arsch, für eine Niederlage. Den Teil hier. Ach, der verloren hat, das tätowiert. Ja, genau. Warum? Warum? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese ganze Geschichte. Der Rock hat ja auch so eine Tätowierung. Stimmt, der hat auch sowas, ja. So quasi ein Teil von der Brust, ein Teil von der Schulter, ein Teil vom Oberarm. Und wenn es zu viel ist, dann macht er einfach ein wie heißt Er hat ja solche Maori-Malereien da auf dem Kopf auf dem Körper irgendwie, oder? Aber wie heißt Fast and Furious, irgendwie Teil 7 oder so. Da ist er auch wieder mit dabei. Naja. Nach Tokyo Drift kam dann noch Scheiße. Findest du? Ja. Du fandest also auch Tokyo Drift gut? Ja. Ich bin halt absolut so aus der Szene und sowas, ne? Und Tokyo Drift war halt wirklich, da ging es halt so richtig um die Szene, da ging es richtig so, da war viel drin, was man auch so nachvollziehen kann. Ich fand auch so. Ich hab schon wieder ein Problem. Mit meinem verfickten. Was war das? Was war denn im Problem? Ja, bei den neuen K ist ja noch Quatsch, da sind noch. Ach, weiß ich nicht, alles so übertrieben Quatsch. Ach, keine Ahnung. Da geht's halt nicht mehr ums. Das mit den Autos könnten sie auch weglassen. Aber das neue Teil, als wenn Paul Walker nicht gestorben wäre jetzt im letzten Teil. dann hätte das schon ein richtig fettes Siebter-Teil werden können, weil Vin Diesel, erstmal ganz ehrlich, Vin Diesel und The Rock im fünften Teil. Ich stehe gar nicht auf The Rock übrigens, ne? Warte mal ganz kurz, Dennis, vielleicht muss ich dich gleich wieder anrufen. Mhm. Yeah.